wette, du fragst dich gerade, ob wir schon angefangen haben. Nein, wir haben noch nicht angefangen. Ich mache erstmal den. Moment, darf ich den Anfang verpennen? Komm, wer hat meinen Namen gesagt? Renegade und los geht's. Ich dachte, du machst noch einen. Nee, drei, oder? Okay. Aha. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game On Plauschangriffs. Mein Name ist Gregor. Mein Name ist Simon. Mein Name ist Daniel. Wow. Also, normalerweise habe ich in den letzten Casts immer alle mit irgendwelchen super lustigen Pseudonymen. Keiner von euch ist Terence Chill? Ja. Den kannte ich nur. Wer war denn Welcher Terence war das Chill? Denn? Welcher naja, war das? Alle, in denen Chris zusammengesessen hat. Ja, aber. Und da gab es noch einen. Terence Chill ist nicht schlecht, aber. Tatsächlich der echte Daniel, der echte Simon und der halbechte Gregor sitzen hier zusammen zu einem weiteren Podcast. Wie schon beim letzten Mal, also muss es eigentlich das Thema John Carpenter Teil 3 sein, oder? Ich glaube, das Thema ist Griechenland. Oh, wollt ihr etwa euer Geld wieder haben? Ja, langsam wird's Zeit. Wir hatten ja auch noch den Schlager-Podcast. Den Schlottcast. als Idee. Ja, den hast du ja abgeschmettert. Ganz ja, es tut mir leid, aber nochmal lasse ich Costa Cordalis hier nicht in mein Haus. Der würde sogar kommen, wenn du den fragst, ey, wir wollen den Podcast über dich machen, der würde kommen. Ja, für Kohle. Ja. Aber das Problem ist, ich kann mit Costa nicht mehr Podcasts machen, weil seine Brusthaare reiben am Mikro und das macht immer so, ja, er kann so, sich da so ekelhafte lassen. Geräusche. Ja, auch wenn der Schlottcast sehr attraktiv wäre im Moment und natürlich auch Teil 3 oder Teil 4 von John Carpenter, weil da haben wir bestimmt noch nicht alles weggesagt zum Thema. Heute haben wir ein weiteres Kopfkino-Thema und diesmal Cyberpunk. Ey, Entschuldigung, es ist für es ist uns verlockend, hier, oder? Es ist ständig was anderes. Man redet da über Cyberpunk, zwei Türen weiter wird irgendein 3DS-Titel gespielt und in der nächsten Ecke machst du deinen Podcast. Eben, und Costa Cordal, das kommt noch vorbei. Aber kann man jetzt mal, ist voll Insider, wir sitzen ja bei dir. Ihr sitzt privat zu Hause. Genau, ihr sitzt bei mir privat zu Hause. Ich habe tatsächlich das ganze Podcast-Equipment entführt. Finde ich gut, dass du auch, also dass dir egal ist, dass die Leute wissen, wie sich deine Wohnung anhört. Ja, ja. Also, dass du da voll offen bist. Oder wie es hier riecht. Ja. Es gibt noch keinen Geruchscast, auf jeden Fall. Der Geruch. Ja. Ohne reden, nur riechen, was? Kann ich auch 4 Stunden machen. Schliffcast. Spul auf Stunde 2 und dann wird dann gekocht. Ja. Dann riecht es umso besser. Ich glaube, das bereitet uns alle aber nur auf den Moment vor, weil wir filmen eh schon fast alles, was wir hier machen. Irgendwann gibt es dann eh Big Brother Game One TV. Ja, mit Simon auf dem Locus Special Sendung. Ich habe jetzt aber nichts. Abend. Hab ich jetzt wieder was verrafft? Was wir denn? Filmen nicht hier, oder? Was? Nein. Einfach, und wenn du sprichst, bitte in die Linse direkt gucken. Ah, okay. Oder uns an. Ja, ich gebe dir einen guten Indikator, wann wir nicht filmen. Wenn ich keine Hose anhabe, dann filmen wir nicht. Ah, okay. Also freitags jedenfalls. Das klärt schon wieder ein, zwei mehrere Fragen. Also sind wir aber wirklich auf Heimwerken ohne Hose Niveau und das nicht nur vom Und wir haben 5,5 Minuten gekillt, ohne nicht mal ansatzweise zu sagen, welches Thema aber wir heute überhaupt dran haben. Was eigentlich wirklich sehr ernst ist. Ja, denn ein Thema hat uns wieder zusammengeführt, die gute alte Filmregel hier. Letztes Mal sehr ausführlich ergiebig über John Carpenter geredet. Heute wollen wir uns einem weiteren Regisseur widmen, der jetzt nicht ganz in die Richtung wie John Carpenter mit Populärkino, wieder so ein komisches Wort, der nicht jetzt hier in die Horror- oder Fantasy- oder Sci-Fi-Schiene geht. Ist es ein mehrgleisiger Zug. Und genau das ist das Ding, das ist mir vorhin auch aufgefallen. Wir hatten letztes Mal John Carpenter, ich will die beiden jetzt gar nicht miteinander vergleichen, bevor wir den Namen genannt haben, bevor wir den Namen nennen. Aber was auffällig ist, es sind doch zwei Allrounder. Ja. Es sind zwei, das macht es eigentlich schon wieder gemeinsam. Mhm. Weil, ja. Es ist der perfekte Anschluss-Podcast an John Carpenter. Es ist der perfekte Anschluss, beide haben aber eine deutlich andere Handschrift. Natürlich. Und auch eher eine andere Intention in ihrer Erzählweise. Ja. Genau. Und vor allem, bevor wir noch weiter hier schwallen, es geht heute um Stanley Kubrick. The one and only. Der einzig, Alive in Pictures. Stanley Kubrick. bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Ja, es ist fast schon, als ob sich mit dem Nennen des Namens hier das Niveau auf einmal gehoben hat. Ja, und man hat Angst, dass man dass man jeden Film nicht oft genug gesehen hat, um diesem Anspruch überhaupt gerecht zu werden. Ja, man fühlt sich so klein eigentlich. Ja, das also auch. Vielleicht sollten wir auch mal festlegen, gleich von Anfang an, dass wir hier keine filmwissenschaftliche Analyse irgendwie am Start nicht. Absolut nicht. Wir sind einfach nur drei Filmfans, die hier zusammensitzen, die mit Stanley Kubrick-Filmen mit aufgewachsen sind. Wirklich? Ja, und wirklich und da, ich habe mir zur Vorbereitung des Podcasts nochmal die Dokumentation Alive in Pictures angeschaut, um nochmal mir frisch ins Gedächtnis zu rufen, weil natürlich die meisten Kubrick-Filme oder den Großteil hat jeder von uns mal gesehen, aber bei mir liegt das teilweise 15, 20 Jahre zurück, wo ich die das letzte Mal richtig quasi von vorne bis hinten geschaut habe. Ne, sowas wie, ich werfe einfach mal Spartacus in den Raum. Ich als hier Zögling einer griechischen Familie, bei mir im Haus ist Kirk Douglas der Gott. Ne? Ist das wirklich so? Ja, Odysseus, Mann. Kirk Douglas ist Odysseus, Kirk Douglas ist Spartacus. Ne? Und das sind Filme, die Tag und Nacht teilweise gelaufen sind bei mir. Ne? Also und, wenn wir Glück haben, läuft er jetzt wieder ein Weihnachten. Wahrscheinlich. Ja, ne, wahrscheinlich. Wenn wir jetzt auf Griechen-TV gucken, kurz zappen, würde wahrscheinlich gerade laufen. Wer weiß, vielleicht, das wäre durchaus wie gestern, wo Eddie Murphy auf Türkisch schlief, aber das ist egal. Erdogan Murphy. Nein, aber das sind alles Sachen, wir wollen hier, wie du schon gesagt hast, keine filmwissenschaftliche Abhandlung liefern, sondern wir haben einfach gemerkt, es kam der Vorschlag in den Comments, glaube ich sogar, ey, warum macht ihr nicht mal einen Kubrick-Podcast? Und auf einmal hat es bei allen irgendwie so ein bisschen Klack gemacht und gesagt, darauf hätten wir eigentlich Bock. Ne? Und die Box gab es jetzt ziemlich günstig bei Amazon. Ja. Um da mal nicht Schleifwerbung machen zu wollen, aber die gibt es jetzt eh nicht mehr. Stimmt, die Blu-ray-Box mit den Filmen. Ich habe sie noch zum günstigen Preis erstanden. Ja, ist sie schon angekommen? Ist schon angekommen, ja, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich habe auch direkt Lolita nochmal reingeschmissen. Natürlich hast du Lolita nochmal reingeschmissen. Sind da alle Filme drin? Weil ich habe eine ähnliche DVD-Box, wo aber nur so die ausgewählten Filme drin sind. Also es sind leider nicht alle dabei. Also die alten Frühwerke sowieso nicht. Es gibt keine komplette Collection, oder? Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen schade, aber ich sehe es so, ich hätte mir jetzt Dr. Seltsam, der wirklich halt fehlt, den hätte ich mir ohnehin als Einzel-Blu-ray gekauft, weil da gibt es halt noch eine super geile Dokumentation mit dabei. Okay, man muss natürlich sagen, jetzt gut, Schwarz-Weiß und Blu-ray ist dann eigentlich auch wurscht. No, nicht, aber nicht unbedingt. Okay, nicht man unbedingt. Kann noch mehr also, aus dem Weiß und aus dem Schwarz natürlich auch rausholen. Es wird ja auf Film Konturen aufgenommen, so. Richtig, genau. Ja. Das sind ist ja weiß und schwarz. Ja, aber auch, ich meine, Entschuldigung, Konturen war das falsche Wort, Kanten und Kanten. Ja, du hast natürlich recht, ich weiß, aber das ist trotzdem eigentlich Quatsch, seien wir doch mal ehrlich. Eigentlich nicht. Ich schmeiß mal für dich rein, ich habe hier ein ich bin ja überzeugt. Ich hole mal kurz die Blu-ray aus dem Regal hier. Ihr habt einen alten Humphrey Bogart-Film, auch schwarz-weiß auf Blu-ray. Und ich finde, obwohl es schwarz-weiß ist, obwohl es damals noch in 4:3 gedreht ist, hilft es mit dem Blu-ray-Format, mit der Schärfe, die aus dem Filmmaterial rauszuholen ist, doch enorm viel. Okay, zeig mal, ich muss sagen, ich habe noch nie einen schwarz-weiß Blu-ray-Film gesehen, deswegen ist natürlich. Also, ich habe zum Beispiel die Anniversary Edition zu Psycho gesehen. Und da muss ich sagen, ey, das haben die super gemacht. Also, das wirkt einfach frischer. Ja, ich habe zum Vergleich, habe ich aber auch Feuerzangenbowle gesehen und der war wirklich grausam, weil da haben sie, glaube ich, einfach nur. Ja, die gibt's ja immer, die typischen, ach komm, straight to irgendwo, ja. Wo sie es einfach nur rüberranzen. Ja. Also das ist jetzt, was ich gerade sehe, muss ich kurz beschreiben, ist irgendwas mit Humphrey Bogart, oder? Ja, das ist Film Noir 1940, Die Spur des Falken. Auf Blu-ray. Und ich meine, wenn ich habe früher als Kind sehr gerne alte Film Noir-Filme, Schwarz-Weiß-Filme und so weiter dort geschaut. Die kennst du natürlich meist mit sehr matschigem Bild, sehr zusammengestaucht, mit schlechten Ton und allem drum und dran. Die Dinger, wenn du sie auf Blu-ray, die werden ja von dem direkten Filmmaterial wieder abgetastet. Die kriegen gleich so ein ganz neues Leben, eine ganz neue Energie, finde ich, wenn du sie auf Blu-ray nochmal gucken kannst. Und auch sowas wie Dr. Seltsam ist für viele Leute, die sagen, auch Comics oder so animierte Sachen auf Blu-ray, ach, ich habe ja schon die DVD. Es lohnt sich einfach, weil da kommt nochmal wirklich Detailarbeit raus, die du eigentlich nicht mehr auf den alten, verwaschenen Versionen zu sehen bekommst. Ich muss zugeben, ja, jetzt wo ich das sehe, wirklich, also ich habe natürlich den Vergleich nicht, aber das sieht sehr scharf und gut aus für so einen alten Film. Also eben, und ich meine auch ein bisschen beeindruckt. Es seine Zähne, weißt du, die sind wirklich weiß. Man kann sie erkennen, jeden einzelnen stolzen Zahn, den er eben der Dame entgegenreckt. Eben, es wirkt einfach, als ob du mit einem komplett anderen Auge da drauf schauen kannst, weil der Aufwand, der heute in Filme reingeht und vor 20 und 30 Jahren in Filme reingegangen ist, der war damals auch schon verdammt. Die haben auch die Sets mit sehr viel Aufwand gebaut. Ne? Die haben auch an den Kostümen und so weiter da dran gelegt. Das geht ein bisschen unter in diesem verwaschenen TV-Look, der oft damit zusammenhängt. Und obwohl wir jetzt einen großen Flachbildfernseher haben mit Dolby Surround-Anlage und drum dran und dort einen Schwarz-Weiß-Film in 4:3 gucken, finde ich, hilft das trotzdem. Ne? Also ich mag alte Filme in 1080p und auch so ein Film. Ich glaube, Dr. Seltsam ist auch einer, der in 4:3 gedreht ist. Gerade, ne? Hier, klassischer Kuss. Klassische, Entschuldigung. Er reißt sie an sich. Mit ihr seht das Händen. Ja nicht. Jetzt massiert genau. Er mit ihren Daumen, ja. Mit seinen Daumen ihre Wangen. Ja. Apropos ja. Geruchsfernsehen, ich glaube, Humphrey Bogart, Clark Gable war der mit dem Mundgeruch, ne? Am Winde verweht. Vivien Leigh hat ja dann gesagt, ja, der berühmteste Filmkuss aller Zeiten damals am Ende von Am Winde verweht, aber Clark Gable hatte fucking Mundgeruch. Und zum Glück gab es keinen Geruchsfilm dann damals. Das ist natürlich eine starke Aussage. Ja. Aber einfach um da drauf zu sehen, ich finde es schade, dass in der Blu-ray-Box jetzt Dr. Seltzer nicht mit dabei ist, aber ich meine, jetzt, wo ich die Doku über Kubrick nochmal gesehen habe, ich finde, was mir damals als einfach filmschauendes Kind nicht wirklich direkt bewusst gewesen ist, ist einfach, dass da doch auch die Geschichte drumherum, wer dieser Mann Kubrick gewesen ist, wie diese Filme entstanden sind, warum es über eine Karriere, die 50 Jahre, er hat ja 50 Jahre eigentlich Filme gedreht, warum es eigentlich so vergleichsweise wenig Kubrick-Filme gegeben hat, das finde ich total interessant. Und da nochmal eine DVD oder eine Blu-ray zu holen, wo das als Special-Doku wieder die Hintergrundsachen dabei sind, das finde ich super interessant. Höchst. Lass uns mal ein bisschen über Kubrick selbst dort reden. Also für jeden von uns, wenn ihr den Namen Kubrick hört, als was für eine Person, habt ihr eine Person vor Augen, wie dieser Kubrick eigentlich sein könnte? Wie sieht's aus? Naja, das ist eine gute Sache. Ich meine, du kriegst ja natürlich viel durch die Medien mit und beziehungsweise man hat ja immer nur, wenn man was über ihn erfahren hat, anhand von irgendwelchen Filmmagazinen oder sonst irgendwie gelesen. Und da wurde natürlich schon so ein gewisses Bild von ihm als manischer Perfektionist und Exzentriker und Kontrollfreak und alles irgendwie geprägt. So, ja, das ist genau. Natürlich ein bisschen blöd. Klar, ich meine, wenn ich mir seine Filme angucke, dann kann ich verstehen, warum so ein Bild da irgendwie entsteht. Ja. Das ist erst für mich der manische Künstler, der einfach wirklich an so einem Bild rummalt und gar nicht so Leute, die ihn irgendwie füttern wollen, währenddessen so wegstößt, nein, ich muss weitermalen und irgendwann keine Farbe mehr hat und trotzdem weiter, weißt du, so wirkt er, dann muss man den einfach nur mit Energie zuführen und dann macht er halt Kunst, so, also so sehe ich den. Also was ich aber auch halt irgendwie mitbekommen hatte, dass er wirklich ein sehr zurückgezogener Mensch ist. Und das ist ja auch so, ja, man bekommt es ja mal mit, auch dann anhand dessen mit, dass man ja nichts von diesem Mann liest, kein Interview, kein gar nichts, kein Auftritt oder sonst irgendwie, ja. Wann habt ihr bewusst, welchen Film habt ihr bewusst von Kubrick im Kino mitbekommen, dass er ins Kino kommt? Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, ja. Nee, das ist gerade der sein muss. Ausgerechnet. Na gut, wir wollen nicht zu weit, aber später. Ja, aber die Sache ist es, ich meine, in unserem Alter, wo wir aufgewachsen sind, im Endeffekt hat Kubrick in meiner Lebenszeit 3 Filme gemacht. Ja, 1980 war es The Shining? Nein, The Shining war vorher. Was war es nochmal in 1980? Boah, das muss Barry Lyndon dann gewesen sein. Barry Lyndon war 75. Wir 1980 war The Shining, doch tatsächlich. Shining war 80, 87 war Full Metal Jacket, ja, 1999 war Eyes Wide Shut sein letzter Film. Und in dieser Zeit, wo ich groß geworden bin, wenn du über Kubrick überhaupt was gehört, du hast ja eigentlich effektiv nichts gehört. Du hast es, er hat keine kaum Interviews gegeben, er hat sich nicht in die Karten schauen lassen, er war, so wie ich jetzt über die Doku noch weiter wieder erfahren habe, wie es mir ins Gedächtnis gekommen ist, eben doch beschäftigt mit Projekten, die er nicht ganz zum Start bekommen hat, mit Sachen, wo er sehr viel in Pre-Production gegangen ist. Das war eben einer, wie du Simon schon gesagt hast, ein Perfektionist in der Richtung, der sich einfach wirklich seinen eigenen Dingen widmen will und wenn, dann macht das richtig. Das ist wie so ein Method Actor, wie so ein Christian Bale oder so, der sich da nur viel länger, weil er sich schon jahrelang mit in so ein Thema reinwirft, ja, und einfach Amok läuft in diesem Thema und viele Sachen ja auch nie rausgekommen sind, die er ewig geplant hat, wie diese berühmten Filme, die ja über 12 Jahre geplant sind, die da nie rauskommen, da war er dann meistens auch mit beteiligt. Unglaublicher Mensch einfach. Genau, da werden wir drauf zu sprechen können, wenn wir mal uns seinen Werdegang hier... AI zum Beispiel. Also das ist ja, weiß nicht, der steht hier zum Beispiel zu Recht nicht drin in seiner Filmografie, aber da ist er natürlich auch beteiligt. AI ist sein komplettes Projekt gewesen. Also eigentlich sein letzter Film sozusagen, zur Hälfte. Ja, ein Film, den er selbst hätte gemacht, hat sich natürlich nicht so. Ja, er hat sich, ich habe das noch relativ frisch wegen der Doku jetzt im Kopf. Ich kann es ja mal kurz einwerfen, weil das exklusive der Reihe ist von Kubrick-Filmen, wie wir sie rangehen werden. Er hat die ganze Pre-Production, er hat die ganze Überlegung, so Storyboards und alles drum und dran gezeichnet und ihm ist dann klar geworden, er ist sich auch seiner eigenen Limits sozusagen bewusst und er hat sich mit Steven Spielberg kontaktieren lassen und gesagt, hey, Steven, dieser Film ist, glaube ich, mehr was für deine Sensibilitäten. Das ist was für einen Regisseur, wie du den Film zusammenbaust. Ne? Und die haben sich dann sozusagen zusammen hingesetzt, damit Steven Spielberg seine Vision erfüllt. Aber die haben dann einfach, weil die Technik noch nicht so weit gewesen ist, Mitte der 90er, wo sie das gemacht haben, wo sie sich zusammengesetzt haben, haben sie gesagt, wir warten noch ein paar Jahre. Ja, bis die Technik dann so weit ist. Sie war es dann später ja auch soweit, aber leider war zu diesem Zeitpunkt Kubrick schon verstorben. Ja. Aber der war sich eben bewusst für, da war ihm das Projekt wichtiger, ne? Und vor allem ein Regisseur mit Steven Spielberg, der ihm quasi schon unfreiwillig das Wasser abgegraben hat für ein anderes seiner Wunschprojekte mit The Aryan Papers, ein Holocaust-Film, den er auf langer Hand geplant hat und dann letzten Endes nicht entstanden ist, weil Steven Spielberg dann dementsprechend mit seinem Opus dann rausgekommen ist damals und dementsprechend weiß er, wann er über seinen eigenen Schatten zu springen hat, weil letzten Endes war ihm das Werk dann dort wichtiger. Ich würde trotzdem gerne wissen, was er dazu gesagt hätte, aber wahrscheinlich wäre auch jemand, der dann nicht der hat abgewunken und das Mikro stehst du dann eigentlich nur da. Ja, genau, es steht einfach nur da. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hätte es respektiert, weil was Gregor eben erzählt hat, spricht für mich eigentlich nur wieder für diesen wirklich großartigen Genius, der er war. Ja, dass er so wirklich so weit das Projekt über alles, wie Gregor schon gesagt hat, irgendwie, dass es so hochgestellt hat, dass er gesagt hat, ey, das ist nicht mal mehr mein Film. Ja, mir liegt die Geschichte am Herzen, aber das muss jemand anders machen, oder beziehungsweise das muss der machen, weil der genau mit dieser Schiene irgendwie genau die Masse erreichen kann, die ich vielleicht nicht erreichen kann, weil es dadurch zu intellektuell oder irgendwie zu verkopft wird oder sonst irgendwas. Ja. Und wenn wir jetzt die Filme mal durchgehen, wir werden immer sehen, bei jedem neuen Film, den er angegangen ist, du merkst einfach, jeder Film war was Besonderes. Ne? Ja. Es gibt eigentlich keinen Kubrick-Film, auch wenn man sich bei einigen streiten mag, wie super gut oder sowas. Ist vielleicht nicht jeder super gut. Genau. Geschmäcklerisch gibt es da einige Sachen, aber alleine selbst, wenn du Filme magst und dann diese Titel hörst und dann in der Progression, dann denkst du bei jedem, oh Mann, das war ja wieder so, es war, jeder ist ein Unikat, der Film und für sich. Und hat stilprägend Sachen gemacht, also ohne ihn wäre Film momentan nicht, wo er ist. Und man könnte zu den großen Filmen eigentlich, für die man ihn auch liebt, könnte man zu jedem Film ein und der Entstehung ein Buch schreiben eigentlich und die komplette Geschichte, wie er rangegangen ist, was da währenddessen passiert ist. Auch es gibt auch die Schauspieler, die mitgespielt haben in Filmen von ihm, die haben auf jeden Fall immer auch irgendwie so einen Meilenstein in ihrer Karriere. Ist auf jeden Fall, oh Gott, und da habe ich mit Kubrick gearbeitet. So. Also jeder hat auf jeden Fall da, glaube ich, Lebenszeit gelassen. Ja. Also das meine ich auch gar nicht unbedingt negativ, sondern das kann ja auch was Positives sein, dass man sagt, ey, da habe ich zwar, bin ich zwar 5 Jahre gealtert, aber es hat sich gelohnt. Es hat eher von Shelley Duvall, die Shining, ich wollte es gerade sagen. Genau. Ja, denke ich natürlich auch dran. In der Doku hat Shelley Duvall ein O-Ton, ein Interview abgegeben über Stanley Kubrick und hat gesagt, hey, das war teilweise das Härteste, was ich durchmachen musste, ne, dort. Einfach weil er sehr viel verlangt von einem Schauspieler und teilweise dann auch ein bisschen pikiert war, wenn der Schauspieler nicht sofort kapiert hat, was er eigentlich erreichen will mit der Szene. Und er lässt ja auch 1000 Takes machen gerne von dem, weil er bis jemand psychisch so im Arsch ist, dass er das liefert. Ja, er ist sich nie sicher gewesen, genau wenn er in eine Szene reingeht. Es gibt viele Regisseure, die haben alles wirklich so gestoryboardet und wissen auch, ich brauche die Handbewegung, ich brauche das und das und das und das. Kubrick hat viel so lange machen lassen, bis sich der Kern der Szene sozusagen oder der Kern der Einstellung einfach rauskristallisiert hat und auf einmal, diese Filme brauchen ihre Zeit, müssen atmen, aber sind auch sehr für die Schauspieler eben taxierend, besonders für Shelley Duvall, die dort mit dem Kind unter dem Arm schreiend rumlaufen musste für den Großteil des Films. Und sie hat gesagt, das war eine harte Erfahrung, ich würde sie nie wieder in der Form machen, aber ich würde sie auch um nichts in der Welt missen wollen. Aber jemand, der sich in die Rolle reinversetzt, ist ja eigentlich vielleicht sogar dankbar, wenn der Regisseur ihn durch seinen Wahnsinn so ein bisschen mit ansteckt und in diese Rolle reinbringt. Absolut, er hat. Das ist vielleicht auch einfach eine Sache, oder? Also als Schauspieler ist man doch dankbar eigentlich dafür. Na, wer weiß, wenn das Resultat super ist, so eine super Rolle gespielt. Wahnsinnig. Aber wenn du dich komplett abgibst. Du guckst mich so fordernd an. Ich hab ein bisschen Angst. Aber ich muss jetzt halt gerade an deine Arbeiten denken. Wir haben meine Arbeiten. Wir wollen nur nicht über mich reden. Ich frage mich halt, ich rede einfach nur, ob ich wirklich so wahnsinnig sein könnte um dich. Ja, um dich quasi irgendwo hinzupressen, wo du nicht hin willst. Ich habe jahrelang mit Simon Kretschmer gedreht und ich werde dieses Thema einfach nicht weiterverfolgen. Wir können doch jetzt nicht über Simon Kretschmer in dem Kubrick-Podcast reden. Also das ist zwar nett gemeint, also, aber nee, danke. Ich sehe schon, du sitzt dort, Simon. Simon Kubrick ist ja nett, aber reden wir einmal über Simon Kretschmer hier. Genau. Reden wir mal über mich. Lasst mich mal einmal kurz zusammenfassen, wo Kubrick was Kubrick für eine Person war, wo er hergekommen ist, bevor wir in die Filme einsteigen. Kubrick geboren in den 20er Jahren in den USA als Migrantenkind, jüdischer Einwanderer. New Yorker. New York, in New York. Dementsprechend dann dort aufgewachsen. Als Kind war er nie besonders gut in der Schule, einfach von der Richtung aus. Er hatte keinen Bock drauf. Ja, einfach weil ihm nicht einfach. So weit hätte auch ich der nächste Kubrick sein können. Ja, ja. Aber ja, wir da gibt's doch diese Anekdote. Da sagt der eine Typ, fragt seinen Kumpel, kann ich deine Hausaufgaben abschreiben? Ja, genau. Er sagt ja. Alles klar. Beim nächsten Tag sagt er auch noch ja. 10 Tage lang sagt er ja. Und irgendwann fragt er ihn halt so, ey, warum machst du es denn nicht selbst? Und auch sagt er, das interessiert mich nicht. Genau, das ist es. Ne, er hat keinen Bock. Er hatte eben in der Richtung. Es hat ihn nicht interessiert. Es hat ihn nicht intellektuell sozusagen gefordert. Was Kubrick gemacht hat, er hat sich in jungen Jahren, zum Beispiel von seinem Vater, wurde ihm das Schachspielen beigebracht. Und das ist eins der Hobbys, die er über sein ganzes Leben getragen hat. Irgendwann hat er sogar als Teenie hat er, glaube ich, sogar gegen Geld Schach gespielt in New York gegen Kreuzer und Taler. Also nicht allzu viel, aber er hat sich teilweise so nebenbei Geld verdient, indem er Schach gegen Leute dann gespielt hat in den Parks. Und Kubrick mit dieser doch Leidenschaft für eher so Denksportarten, nennen wir es mal so, plus er ist in jungen Jahren ein sehr erfolgreicher Fotograf dann geworden, mit 15, 16, ich glaube, wie hieß das Magazin? Live? Nein, nicht Live. Look. Magazin, ein Magazin, was hauptsächlich ähnlich wie Live auf große Bildserien oder sowas dort gesetzt hat, und Kubrick hat ein gutes Auge für gute Fotos gehabt. Der hat dort speziell mit Boxern zusammengearbeitet und große Bilderstrecken und so weiter dort gemacht, und in der Doku waren echt einige von den Bildstrecken, von den Artikeln von Stanley Kubrick mit dabei, und der hat echt schon selbst mit 15, 16 Jahren, wo er dort eingestiegen ist, einfach ein echt gutes Auge gehabt. Ne? Du hast schon gesehen, ey, das ist was, wo er sich dann mal verwirklichen kann, wirklich richtig. Und selbst da hat er einfach schon gewusst, wie er so ein Bild zu bauen hat, wie er etwas in Szene setzt. Es ist auch wirklich die klassische Ausbildung, also für den Beruf, den er letztendlich dann ausgeführt hat, die man sich vorstellen kann, so ja, Fotograf, Film und dann gleichzeitig nebenbei so ein bisschen Strategie lernen beim Schachspiel. Und halt irgendwie, allein, dass er wirklich auch jeden alles durchgesetzt hat, was er irgendwie machen wollte durch alle Widerstände. Ja, das zeigt ja auch, dass er irgendwie auch vorausplanend gedacht hat. Übrigens, weil du gerade auch Fotos erwähnt hast, ich sehe gerade dieses Look Magazine Foto von ihm, und er ist schon, er hat auf jeden Fall enorm viel auch Ausstrahlung und Charisma schon auf so einem jungen, in jungen Jahren. Ja, Kubrick kennst du natürlich heutzutage also mehr von seinen jüngeren, sagen wir, Bilder her aus den 80ern, 90ern, wo er schon der graue Bart mit dem sehr schütteren Haar und alles gewesen ist. Und aber wenn du dir Kubrick hier ein Bild aus dem Jahr 49, was wir uns hier angucken, was hier im Cast auch nochmal verlinkt ist, das ist schon ein Mann mit Präsenz. Einfach nur, er hat eine Kamera in der Hand, er guckt uns gerade hier quasi von dem Bild dort an. Und ich glaube, dass er schon auf dem Set dann sagen kann, ich weiß, was wir machen. Ne? Setz dich mal dahin und nimm mal das in die Hand und lass uns mal das so mitnehmen. Oder dass er auch die in den richtigen Momenten abdrückt, wenn es den anderen nicht bewusst ist. Ja, ja, ich will das so und so haben. Ja. Ist das nicht sogar kann es nicht einfach ein Eigenporträt sein? Weil er guckt ja auch nicht in die Kamera, er guckt quasi in den Spiegel, oder? Könnte das sein, dass er quasi sich selbst im Spiegel fotografiert? Ja, ich kenne die Geschichte zu dem Bild leider nicht. Ich weiß es auch nicht. Selbstporträt von Stanley Kubrick mit einer Leica 3, okay. Ja, und so. Es muss ja auch, ich weiß ja nicht, mit welcher Kamera es hätte, obwohl er hätte eine Kamera den Spiegel mimen können, eigentlich, ne? So, wenn es so aufgenommen ist. Man kann sich doch einfach im Spiegel fotografieren. Oder habe ich gerade den, habe ich nicht verstanden? Da kann ja auch einer gegenüber sitzen. Er fotografiert sich selbst. Ja, wahrscheinlich. Das denke ich auch, der würde letztendlich einen hinsetzen, würde ihm die Kamera in die Hand drücken, würde sagen, so, jetzt mal das Foto. Ja. Dann auch schon. Kubrick in jungen Jahren als Fotograf erfolgreich gewesen, hat aber natürlich das war nicht unbedingt, glaube ich, die Sachen, was seine Eltern für ihn geplant haben. Das Elternhaus war ein bisschen gut situierter, aber wenn du ein Kind hast, was einfach partout nicht in die Schule gehen will, weil es ihn langweilt dort und lieber anderen Hobbys macht. Kubrick hat unter anderem auch Schlagzeug gespielt und wollte auch zum Beispiel Schlagzeuger werden. Es gibt in den Look Magazine Fotos so ein Porträt von ihm, wo er so ein bisschen gelangweilt cool am Schlagzeug sitzt und alles drumherum anstellt. gearbeitet und die haben ihn teilweise für ein Jahr zu Verwandten geschickt, nach L.A., glaube ich, damit er dort wenigstens mal Manieren sozusagen beigebracht oder Fokus in der Form findet. Was es letzten Endes gebracht hat, in Los Angeles zu sein, hat er sich mit vielen Leuten dort angefreundet und die haben natürlich aus der Zeit dort alle ihre verschiedenen Hobbys gehabt, zum Beispiel auch das dann sein Interesse dafür gewachsen, dass er sich mehr Filme angeguckt hat. Ja, ist dort ins Kino gegangen und hat dort für sich, glaube ich, dann so den Funken gefunden, ne, von dem, was er eigentlich macht, Leute zu inszenieren, mit der Fotokamera Sachen aufzunehmen, übersetzt in, wenn ich das schon machen kann, warum kann ich nicht mal selbst probieren, einen Film zu machen? Ja, und wir müssen jetzt nicht alle Filme tausendfach hier von vorne bis hinten durchsprechen. Aber da ist auch viel kleinteilige Sachen dabei, Erfolge, kleine Kurzfilme und ähnliches. Ja, also wir gehen die Sachen hier einmal kurz durch und je nachdem, was wir dann dazu sagen können, werden wir dann in der Form dazu sagen. Er hat angefangen mit einer Handvoll Kurzdokumentarfilmen. Da war ein Dokumentarfilm über einen Boxer, natürlich auch wieder, wo er mit einem Kollegen zusammengearbeitet und die zum Beispiel einen Bericht darüber gedreht haben, so, ey, der Boxer hat seinen Qualifikationskampf, ne, und dann richtig so dramaturgisch aufgebaut und natürlich dann, das war aber immer noch eine Dokumentation, da hat er sozusagen seine ersten Spuren verdient, bis er genug Erfahrung und Kontakte und auch ein bisschen Taschengeld sozusagen zusammen hat, er alles selbst finanziert, wo er dann einen eigenen Film das erste Mal drehen kann. Wie alt war er da, ey? 20? Ne, 19? Also mich 1951 mal gucken. Hat er der The Fight inszeniert, genau, das ist, war der Film. Genau, 28 ist er geboren und das heißt, er war 22 Jahre, als er Day of the Fight, den Box-Dokumentarfilm gemacht hat. Also viele Jahre lang als Fotograf schon in jungen Jahren gestartet und dann direkt seinen ersten Film. Mhm. Und wie kam der an? Ja, mit 22, natürlich. Wir können das nicht mehr. Also der of the Fight, mit vielen Sachen natürlich, wo er selbst dann Zeug finanziert hat, hat ihm angeblich einen Profit von $100 gebracht. Das ist ja eine Menge. Obwohl Kubrick, also hier stand, dass Kubrick behauptet hat, es hat ihm eher $100 Verlust gebracht. Hm. Ich glaube, das ist eine bessere Geschichte, vorhin sind schon. Mein erster Film hat mir $100 gekostet. Das geht noch. Gibt schlimmere Kosten. Aber Kubrick hat sehr viel von eigenem Geld investiert, eben damit er seine Arbeiten verwirklicht kann, weil niemand gibt dir sofort gleich einen Batzen an Budget in die Hand, um das zu machen. Und wenn du dort aus einem Film rausgehst, wo du vielleicht nur wenig Verlust oder gar ein wenig Gewinn gemacht hast, und du aber trotzdem dann Erfahrungen, Kontakte und alles weiter aufgebaut hast, ist das fast schon als positiv zu zählen in der Richtung, würde ich fast sagen. Ne? Also es hat ihm jedenfalls nicht in der Richtung geschadet, weil es war ja nicht das Ende der Fahnenstange, dann damit erreicht. Er hat noch eine Handvoll weitere Dokumentarfilme gemacht, sogar fürs TV ein bisschen gedreht, bis wir 1953 angekommen sind und er seinen ersten richtigen Kinofilm dann gedreht hat. Kinofilm 1953, Fear and Desire. Mal sehen, ob ich das. Der Darsteller, kennt ihr euch damit? Ich kenne die Älteren wirklich nicht. Ich glaube, viele von den Darstellern, das sind. Paul Mazursky ist ein Regisseur mittlerweile. Paul Mazursky kenne ich mal. Es sind viele Freunde gewesen, die von Kubrick dort mitgedreht hatten. Die genaue Story weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Was war das? Ein fiktionaler Krieg irgendwas, ne? Es geht um einen fiktionalen Krieg und um einen Trupp Soldaten, die eine gewisse Mission verfolgen, irgendwie ein Lager zu stürmen. Mhm. Und das machen sie auch. Aber das Kuriose, der Kniff an dem Film ist dann, dass sie in diesem Lager dann auf sich selbst plötzlich treffen. Ah, mit so... Was? Auf sich selbst? Ja, die also treffen so auf sich selbst. So eine also diese surreale Sci-Fi-Geschichte fast schon. Ja, es ist schon, irgendwie, ne? So ein bisschen surreal. Aber Kubrick selbst fand diesen Film nie geil. Also er bezeichnet ihn heute, oder er hat ihn lange Zeit später immer noch als Amateur und Projekt und unausgereift und keine Ahnung. Und hat sogar versucht... beziehungsweise hat sogar wirklich Kopien aufgekauft, um eine Ausstrahlung zu verhindern. Ja. Auch wieder. Ja, stimmt, ja. Das stimmt, genau das hat er gemacht. Man sieht es auch in den Ausschnitten, die ich gesehen habe. Es wirkt ein bisschen dilettantisch, hört sich wieder gemein an, aber es hat noch nicht den Schliff eines richtigen erfahrenen Regisseurs, was da drin ist. Ich habe ihn leider nie gesehen. Ich würde ihn gerne mal angucken. Es sind jetzt die Ausschnitte, von denen ich rede, die ich dort gesehen habe. Und ich meine, jemand, der später wie Kubrick einfach so extrem an seinem Talent, an seinem Werk sozusagen gearbeitet hat, da so ein fast schon Malus zu haben. Zwar zu der Zeit war es okay, so wie er es gedreht hat, aber dann, wenn man sagt, schau dir mal diesen Kubrick-Film an. Ho, ho, ho, ho. Guck mal, wie dumm die da ums Eck laufen. Ne? Ist ja schlimmer als Ed Wood. Ho, ho, ho. Was ich interessant finde... Das hätte er nicht ertragen. Ja, weil er die aufgekauft hat und er hat wohl auch was dazu gesagt, zu dem Film natürlich öfter wahrscheinlich. Mhm. Er hat damit wohl gekämpft, auch innerlich. Und er meinte halt, gerade heutzutage ist ja Authentizität total wichtig irgendwie und jeder irgendwie erwartet, dass Leute, die mit irgendwelchen Medien Geld verdienen, offen sind und erzählen, wie irgendwie das alles läuft. Und er hat zu dem Film gesagt, die Ideen, die wir verwirklichen wollten, waren gut. Wir besaßen aber nicht die notwendige Erfahrung, sie filmisch umzusetzen. Und dann sagt er unter anderem, im Großen und Ganzen war es nicht mehr als die 35mm Version eines Films, den eine Klasse von Filmstudenten auch in 16mm hätte drehen können. Also so, selbstkritisch, aber auch gleichzeitig, ey, wir hatten eine gute Idee, wir haben es einfach nicht hingekriegt, quasi, sorry, tut mir leid. Nächste Chance. Ist doch irgendwie cool, und das damals schon. Also das meine ich, das ist eine coole Art, so damals war das noch gar nicht so üblich, so wie es heute ist. Absolut, ich sehe gerade von meinem geistigen... Achso, entschuldige. Nein, ich gebe dir recht. Das machst du nur jetzt aus Bequemlichkeit. Ja. Mir kommt es im Kopf nur gerade zusammen, wo du meinst hier die Geschichte, dass im Film da Leute quasi auf sich selbst dann dort treffen. Ich stelle mir gerade den älteren, saisonierten Regisseur Kubrick, der quasi das zu seinem jüngeren Ich sagt und die beide auf der gleichen Wellenlänge eigentlich. Also stell dir vor, als wenn es so ein Meeting gegeben hätte zwischen den beiden. Hey Junge, ne, du weißt, das ist noch alles nicht so gut, aber du musst mal daran arbeiten. Ne? Und du bist schon Künstler, mach dir keine Sorgen. Mach dir mal keine Sorgen. Du bist auf dem richtigen Weg. Muss ich mir noch ein bisschen vorstellen. Fear and Desire hat aber trotz des angeblichen Dilettantismus, dem Kubrick sich dort ausgesetzt sah, dazu weitergeführt, dass er einen Vertrag bekommen hat, um weitere Filme zu drehen. Unter anderem 2 Jahre später Killer's Kiss. Ich glaube, es war wieder irgendwas mit Boxern. No? Wenn ich mich nicht dann komplett irre. Killer's Kiss im Jahr 1955. Kriminalfilm aus dem Jahr 55. Ein Kriminalfilm mit, ich glaube, es war wieder Boxermilieu. Also er mochte die Boxer. Also es hat auf jeden Fall Elemente vom Film Noir. Genau. Ein Film Noir über einen jungen Schwergewichtschampion, der am Ende seiner Karriere sozusagen steht. Wahrscheinlich dann auch dort wahrscheinlich irgendeinen Kampf dort. Hey, keiner von uns hat den Film gesehen. Wir wissen es doch die ganze Zeit schon. Ja, aber wir müssen es doch trotzdem, wir wollen doch trotzdem zumindest versuchen, gerecht zu werden und das irgendwie nicht abzutun wie ja, und da war da noch ein Film, den wir nicht kennen, und dann waren noch 2. Eben zu. Naja, ich meine, jetzt ist es auch vorbei mit den Filmen, die wir nicht kennen. Genau, zumindest. Dass wir den überhaupt nochmal erwähnt haben. Jetzt kommt nämlich ein Film, der nächste Film, den er gedreht hat, wo ich mir nicht bewusst war, dass es ein Kubrick-Film ist. Ich auch nicht. Aber reden wir schon gar nicht mehr darüber, na gut, okay. Nee, Killer's Kiss ist eigentlich, glaube ich, mehr. Also da sollen die Leute sich dazu auslassen, die den gesehen haben. Wir haben ja auch gesagt, wir machen hier keine wissenschaftliche Abhandlung. Na gut, okay. Sondern. Aber er hat ihn auch nicht gemocht. Nein, er hat gesagt, Killer's Kiss ist besser als Fear and Desire, aber trotzdem ein ziemlich dämlicher Film. Von der Inszenierung her gesehen gibt es einige gute Passagen, aber das Thema ist idiotisch. Das Schauspielerische ist sehr mittelmäßig, das ist aber gemein. Das ist wirklich irgendwie gemein. Und was kann ein Film wert sein, dessen Geschichte idiotisch und dessen Schauspieler schlecht sind? Also da hat er sich eigentlich, fehlt nur noch, dass er sich mit so einer Peitsche irgendwie währenddessen geißelt. Schon ein bisschen tief gestapelt, oder? Ich glaube nicht, dass ich diesen hier allzu ernst genommen habe. Er hat Ansprüche, hat er eben danach gesagt. Das ist ein Zitat aus dem Jahr 68, also natürlich 68. Dann auch schon ein bisschen später. Und was er noch sagt... 68 ist 2001, also was er... Was er aber noch sagt, ich glaube nicht, dass ich den hier allzu ernst genommen habe, also den Film. Ich war so glücklich, einen Film über irgendein Thema machen zu können, dass mir alles andere egal war. Und das finde ich auch wieder eine geile Aussage. Ist so klar. Ja klar, gibt mir Geld, ich mache einen Film. Der wird vielleicht nicht gut, aber am Ende irgendwas auf Film gebannt. Am Ende, der am meisten profitiert, ist Kubrick selber, der die Erfahrung gemacht hat. Ja, weil das sollte man auch machen müssen. Genau, ohne solche Filme wie Fear and Desire und ohne Killer's Kiss wäre es nicht der Kubrick geworden, den wir kennen. Hier, ne? Ja, okay, und wenn du dann auch in demselben Jahr wieder halt einen richtigen Meilenstein abgeliefert hast, so eine Aussage bringst, dann weißt du natürlich auch, wovon du sprichst. Gut, war es tatsächlich im gleichen Jahr mit The Killing? Wenn du weißt, du hast es schon erreicht, ist es natürlich leicht dann später. Ja, ansonsten wäre er nur ein weiterer Loser sozusagen in seinem eigenen. Ja. Lass uns zum nächsten Film gehen. Mitte der 50er, The Killing, wie gesagt, ein Film, von dem mir nicht bewusst war, dass es ein Kubrick-Film ist, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ganz gerne früher mal dann viele von den alten Schwarz-Weiß-Klassikern geguckt, auf der N3 oder sowas, wo das Zeug dann gelaufen ist, oder auf den dritten Kanälen, und The Killing war einer, den ich damals dort gesehen habe, im Grunde eine, wie wird's mal auf Englisch sagen, glaube ich, Caper-Story, ist... Heist. ist es heißt? Ist naja, also es geht um einen Überfall auf eine Trabrennbahn. Mhm, ja. Und das ist, glaube ich, ein Heist-Movie. Okay, es ist schon ein klassisches Heist-Movie. Also es ist ein Pärchen, die planen, eine Trabrennbahn zu überfallen und haben einen sehr, sehr gut ausgearbeiteten oder einen gut ausgearbeiteten Plan. Minutiös. Und der Film trägt, wie viele Heist-Movies, die natürlich vor und vor allem später dann gekommen sind, mit den typischen Sachen dann, dass dann natürlich alles nicht immer sofort klappt, wie man sich's denkt, und alles sehr, sehr spannend inszeniert mit vielen interessanten Kamerafahrten, wenn man sich im Nachhinein anguckt. Also Kubrick hat sehr gerne lange Tracking-Shots benutzt auf dem Dolly, wo er sozusagen von einem Raum in den anderen geht. Das hat er ja auch wirklich beibehalten bis zuletzt eigentlich, so diese langen Shots, oder? Na, zum Glück. Also ja, zum Glück, ich finde das ja auch super, aber das ist wirklich wie die Musik, wie Einsatz von Musik an sehr speziellen Szenen mit ganz spezieller Auswahl von Musik ist, hat er das so durch sein Lebenswerk immer beibehalten. Genau, und jetzt, also schon bei The Killing zeigen sich Sachen, die später dann gekommen sind, aber wie jedes Heist-Movie dort gut durchgeplant und ein sehr hochspannender Film, der, ich spoile jetzt einfach mal das Ende. Gut, was soll ja, man? Komm, das ja, ist muss man eigentlich. Genau, der Film hat ein Ende gehabt, was eben sehr viel Impact gehabt hat in der Richtung, man hat es bestimmt in Parodien schon mal gesehen, dass sowas dann dort gemacht wurde. Bis zum Ende des Films läuft alles gerade irgendwie noch so gut. Das Pärchen ist, glaube ich, dann am Flughafen und das ganze Geld, was sie geklaut haben, ist in einem Koffer. Und dann durch einen dummen Zufall springt irgendwie so ein Hund einer Dame aus dem Arm runter, läuft irgendwie da an dem Koffer vorbei, der bricht auf und dann das Geld fliegt raus und verteilt sich überall. Ja? Das heißt, der allerschlimmste Moment. Genau, die hatten minutiös alles vollgeplant. Es hat alles dann geklappt, bis zum allerletzten Moment, wo ein Element des Zufalls alles zunichte gemacht hat, woran sie dort investiert und was sie dort gemacht haben. Allein dieses Bild, wo die beiden komplett mit starrer Miene aufgelöst da sind und zusehen müssen, wie sich all ihr Geld, all die Opfer, die sie gebracht haben, komplett verteilt und dann Film vorbei, ist, das war schon ein krasses Ding. Fand ich einfach. Und der Start von einem von ja, Kubricks Lieblingsthemen, so diese Unausweichlichkeit. Irgendwie. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja, nein. Nee, aber dass du halt echt dein Leben kannst du nicht genau so in den Griff kriegen, wie du es gerne hättest. Stimmt. Es kann immer irgendwas passieren, es ist immer eine Unvorhergesehbarkeit. 2001. Ja, es ist immer eine Unvorhersehbarkeit da und die alles aus der Bahn wirft. Und wenn es noch so klein ist, wie jetzt zum Beispiel so ein Hund. Ja, also, oder man zieht in ein Haus und. Ja. Mit einem Labyrinth. Mit einem Gartenlabyrinth, hätte man sich denken können. Ja, wie schon alle anderen abgeschlachtet wurden. Ja. Aber du hast recht, so ein kleines, so ein Ding, was so das feine Radwerk irgendwie außer Kontrolle bringt. Mhm. Um einen rum. Ja, und ein Stilelement, was er dann später natürlich dann weiterverfolgt, weiter ausgeführt hat. Mir war eben nicht bewusst, dass es ein Kubrick-Film ist. Im Nachhinein ergibt es fast schon sogar Sinn, einfach die Art, wie er gemacht wurde, wie es handwerktechnisch gemacht ist, wie es inszeniert ist. Ich fand es damals einfach einen guten, hochspannenden Film. Genau. Und jetzt kommt mal so ein kleiner Diss. Nein. Okay. Nein, ja. Sagen wir mal nicht kleiner Diss. Machen wir mal Lehrstunde für all diejenigen, die von Pulp Fiction ja immer noch so begeistert sind. Ja, ich auch. Ja. Noch diese glorreiche Inszenierungsweise irgendwie hervorheben. Jetzt sag's schon. In The Killing war sie schon da gewesen, ja. Er hat diesen Film verschachtelt erzählt, wie es ein Tarantino halt erst 1994 gemacht hat. Ja, aber der Tarantino ist ja nun mal auch nicht 80 Jahre alt. So ist ja auch der Zitatemeister. Ich will auch gar nichts sagen. Ich will auch gar nichts sagen. Er hat aber auf jeden Fall da zitiert. Also ich will deswegen sage ich auch nur einfach eine kleine Referenz irgendwie, Pulp Fiction Referenz. Da hat ein Herr Tarantino seine Inspirationsquelle her. Aber ist es nicht auch genau das, was man an Tarantino auch liebt, dass er auch diese alten Sachen allein wiederbelebt, dass er wie so ein Frankenstein, einfach die alten Dinger für uns nochmal aufwärmt und wir später lernen, geil, er hat im Grunde, weißt du was, also ich finde das voll okay. Also Tarantino zitiert sehr gerne, das hatten wir ja auch im Vollaus schon ein bisschen her mit dem Tarantino-Cast, damals mit Wolf und Ede, aber er ist eine andere Art von Regisseur, der sehr gerne einfach zeigt, hey Leute, ihr wisst nicht, was alles das für geiles Zeug dort ist. Jeder macht gerne seine eigene Interpretation, sein eigenes Zeug und dadurch macht er wieder was Neues. Ne? Also kulminiert später in Kill Bill und allem drum und dran als Zitatefeuerwerk. Aber das ist eben Quentin Tarantino. Und wie du schon gesagt hast, nicht nur, dass es da war, Tarantino hat ja The Killing auch speziell zitiert als Inspirationsquelle für Reservoir Dogs. Ist ja auch ein Heist. Genau, wo da einfach Ideen und ja, es ging sogar so weit, dass er Reservoir Dogs als sein Killing, The Killing, bezeichnet hat. Ne? Und das ist schon mal eine Aussage, glaube ich, die dem Film wieder in den richtigen Kontext, ins richtige Licht setzt. Das meine ich, er gibt es ja auch offen zu und hat ja nie ein Geheimnis draus gemacht, aber ich finde es halt auch so schäbig zu sagen, ja, der zitiert ja nur. Ja, das muss man auch erstmal können. Sie ist ja Gutenberg okay, und Co., dass man es auch nicht können kann. Ich wollte jetzt nicht so harsch gegen Tarantino. Nein, ich weiß, ich bin ja dankbar, ins rechte Licht ich bin ja dankbar, ja dass er genau diese Filme dann auch nochmal für Leute, die sich für sowas interessieren, dann ja zugänglich macht. Genau, und dafür liebe ich ihn auch updated. Genau dafür. Ja, ich meine, ich glaube, vor Kill Bill hätte er sich auch kein Schwein hier für Lady Snowblood oder so interessiert, wenn er nicht so wirklich plakativ auf diesen Film zurückgegriffen hätte. Zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel. Ja. Und, es gibt und das, wahrscheinlich zu jedem Film ein Beispiel. Ja, wahrscheinlich es ist nur halt, ich wollte einfach nur sagen, dass eine Inspirationsquelle, ein Ursprung dieser verschachtelten Erzählweise ist halt auch The Killing, der halt genau mit dieser verschobenen Zeitperspektive irgendwie gearbeitet hat, schon zu diesen Zeiten. Mhm. Ja, war sein erster richtiger Film, war ein richtiger professioneller Dreh, irgendwie an 24 Tagen abgedreht. Und 24 Tage sind schon ein gutes Tempo, ne? Ist eigentlich ein Pumpentempo. Also der wird auf jeden Fall dort alles sehr, er hat auf dem Set auf jeden Fall alles im Griff gehabt, um so zu bekommen, wie er es wollte. Im Zusammenhang mit The Killing gab es auch eine nette Geschichte, die von einem seiner Mitarbeiter dort erzählt wurde. Er hat sich mit einem, weil das so ein junger Regisseur war, mit dem Director of Photography, also dem Kameramann, sozusagen ein bisschen in die Haare bekommen, weil der als erfahrener Kameramann, ne, Kubrick sagt ihm, okay, ich will diesen Shot so haben und diese Linse wirst du benutzen und der da den Abstand haben. Und der sagt, was will mir der Jüngling denn dort erzählen und baut es sich so anders für sich auf. Und warum hast du die, sagt Kugel zu ihm, warum hast du denn die Kamera nicht so aufgebaut, wie ich es dann gesagt habe? Ja, also wenn ich da den Abstand habe, ist es ein bisschen leichter für mich zu schießen und am Endeffekt ist das Ergebnis komplett gleich und so weiter. Ergebnis war nicht gleich, weil er mit anderen Abstand, mit einer anderen Linse dort macht und nicht der Shot dann dabei rauskommt, der ist. Ja, Kubrick hat gesagt, du machst es jetzt genauso mit der Linse, mit dem Abstand, den ich dir geschrieben habe, oder du packst deine Koffer und verpiss dich. Ja? Und danach gab es keine Diskussion mehr. Ja, Kubrick hat in 24 Tagen diesen Film dann durchgezogen und er hat seine Vision eben so umgesetzt. Das ist auch ein Punkt, den wir bei Spartacus dann ansprechen werden. Der einzige Film, wo er nicht die komplette Kontrolle über alles sozusagen gehabt hat, von Casting über Endschnitt und allem drum und dran. Das ist das, was er braucht. Ja? Er muss wirklich das letzte Sagen in allem haben. Ich hätte gerne einen Film gesehen von Kubrick und Kinski. Hätte auf jeden Fall mit irgendeiner Atombombe am Ende geendet. Obwohl, wer weiß, vielleicht hätte Kinski ja endlich mal einen gefunden, der auf seiner Ebene ist. Die beiden wären vielleicht ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie er einfach anerkennt, okay, du bist der größere Irre vielleicht sogar. Oder der größere Künstler oder was auch immer. Aber wahrscheinlich wäre es in Mord hinausgelaufen. Mord. Gut. Lass uns zum nächsten Film gehen. The Killing, ein Film, wie gesagt, der mir nicht bewusst hat. Der nächste Film, der erste, der allererste von ihm war natürlich auch ein Kriegsfilm, aber der erste große Kriegsfilm von Kubrick. Antikriegsfilm. Pass of Glory, ich krieg schon kein Englisch mehr aus dem Pass of Glory. Dass ich nicht drankomme und das vielleicht sagen zu müssen. Wir sagen einfach Wege zum Ruhm. Ein toller Übersetzungsfehler. Warum? Weil es heißt Wege des Ruhms und nicht Wege zum Ruhm. Ja, aber es hört sich ein bisschen cooler an, wenn du zum Ruhm dann sagst, auf Deutsch. Also der Name kommt jetzt nicht von mir. Du kritisierst ja nicht, dass ich jetzt... Nein. Das ist ein bekannter oder heißt berühmter... Heißt es jetzt Wege zum Ruhm oder Wege des Ruhms? Eigentlich heißt es Wege des Ruhms. Also, aber der deutsche Titel ist Wege zum Ruhm. Im Kontext mit dem Film auch viel mehr Sinn, Wege des Ruhms. Weil Wege zum Ruhm steht halt komplett im Gegensatz zu dem, was der Film aussagt. Achso, ja, natürlich, weil es geht ja... Also der es Film, geht ja nicht um Ruhm. Genau, der Film selbst, du hast es schon gesagt, ein Antikriegsfilm natürlich, dreht sich um den Ersten Weltkrieg. Ich glaube, Kirk Douglas, in der Hauptrolle und als als der Chef eines Bataillons, das dort mitten im Krieg quasi, wie war das, wird es massakriert? Ich bin mir da auch nicht mehr ganz genau sicher. Ich könnte es jetzt ausführen. Komm, führ es bitte aus. Ja? Da reicht nämlich mein Gedächtnis leider nicht mehr so weit zurück. Also, Kirk Douglas ist sowas wie eine Art Sergeant oder sowas, ja. Und es gibt da einen bekloppten General, der halt glaubt, er müsse irgendwie voranschreiten und müsse irgendwie einen richtig dicken Erfolg vorweisen und befiehlt halt diesem Regiment, das von Kirk Douglas angeführt wird, diesen sogenannten Ameisenhaufen, glaube ich, heißt es, oder Ameisenhügel zu stürmen. Mhm. Ja, irgendeine Position, die eigentlich total vollkommen nutzlos ist oder die halt keine Bewandtnis hat. Es geht halt um jeder gewonnene Meter irgendwie, ist halt schon irgendein Erfolg, den man irgendwie bei den Vorgesetzten vorweisen kann. Und darauf arbeitet dieser General zu. Und er sagt halt, stürmt das Ding, ist mir scheißegal, sollen sie machen. haben die Männer mir nicht so wirklich Bock drauf, weil egal was sie machen, sie werden von den Deutschen halt dann wieder aufgerieben, beziehungsweise sie erkennen die Aussichtslosigkeit der Lage. Woraufhin der General sagt, ey, dann soll unsere eigene Artillerie unsere Jungs beschießen und hier den richtig Feuer unterm Arsch machen. Naja, und das geht aber auch irgendwie alles nach hinten los und am Ende geht er halt hin und verurteilt als Exempel 3 wahllos ausgesuchte Soldaten wegen Feigheit vor dem Feind. Und Kirk Douglas versucht halt genau diese 3 Männer irgendwie rauszuhauen. Ja, was halt die zweite Hälfte des Films ausmacht, wo wir jetzt auch beim nächsten Kubrick nächsten Kubrick-Eigenheit sind, dass er seine Filme so zweigeteilt hat. Es gibt also strukturell hat er schon, er hat auf Konventionen ein bisschen gepfiffen, dass du immer, okay, das ist dein Einstieg, dann kommt der zweite Akt und dann der dritte Akt oder so. Er hat wirklich später bei Full Metal Jacket auch... Full Metal, wollte ich gerade sagen, da merkt man es am deutlichsten, finde ich, weil da, klar, die Ausbildung und dann der Krieg und Also da teilt sich der Film auf, ja? Genau. Und er schildert am Anfang halt, schildert er genau diese Ereignisse auf dem Schlachtfeld. Und die zweite Hälfte ist halt quasi dann die Gerichtsverhandlung von diesen 3 unschuldigen, also einfach wahllos ausgesuchten Soldaten, die Kirk Douglas versucht irgendwie rauszuhauen. Und dann gibt's halt am Ende das, was den Film dann wirklich am Ende richtig bitter, aber auch gleichzeitig so menschlich macht, ist halt dann das Ende, als Kirk Douglas irgendwie erfährt, oder von einem noch höheren General gesagt bekommt, ey, du hast doch das alles nur gemacht, damit du selbst auf den Generalsposten kommst. Ja, also du hast hier den Typ angeschwärzt irgendwie und hast versucht, die 3 Soldaten da zu retten, damit du selbst als glorreicher Held dastehst. Die 3 sind dir doch eigentlich selbst scheißegal. Worauf Kirk Douglas halt komplett desillusioniert und, keine Ahnung, völlig fertig den Raum verlässt. Und es ist ihm klar geworden, dass er tatsächlich recht haben könnte. Hm? Meinst du, siehst du es so? Ich sehe es anders. Ich glaube, er ist wirklich dieser aufrichtige Mann, der halt selbst... Also, du meinst, das ist aber... Die Außenwirkung ist eben, er macht es nur für sich. Ne? Und es, ja, wenn es dieser General denkt. Ja, ich glaube, er verzweifelt an dem System, weil er offensichtlich merkt, das, um was es geht, nämlich dieses Voranstürmen auf den Hügel, ist komplett sinnlos und selbst das dahinter ist komplett sinnlos, weil in dem Moment, in dem er es ihm sagt, hier machst du doch nur das und deswegen outet er sich ja selbst als jemand, der es so macht, der es so sieht. Der es so, und so oder dadurch so ist das System würde. Ja korrupt und er kriegt es in dem Fall in dem Moment mit und verzweifelt daran. So würde ich es jetzt sehen, aber Und dann muss er halt... Interpretationssache vielleicht auch. Vielleicht, also ich denke halt, er ist doch der Aufrichtige, der halt wirklich, wie du sagst, auch verzweifelt, dass jemand einfach nicht begreifen will, dass man aus purer Nächstenliebe irgendwie gehandelt hat, in einer, sag ich mal, absolut nächstenlieben fremden Welt. So, ja, wie jetzt Erste Weltkrieg oder gerade so ein Schlachtfeld, ja, wo Leute quasi irgendwie dafür umgebracht werden sollen, weil sie sich nicht trauen, sich umbringen zu lassen. Man hat eine weitere Parallele in vielen seiner Filme, ist tatsächlich auch irgendeine Form des Krieges. Also so, weil er hat ja mehrere Kriegsfilme, reine Kriegsfilme, aber auch wenn man jetzt mal ein bisschen anders sieht, die Bezeichnung ist ja im Grunde 2001 so eine simplifizierte Version von Krieg, Mensch, Maschine. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich weit hergeholt. Konflikt, aber ich meine, viel mit Konflikt. Krieg, Konflikt ist alles so, zieht sich auch so durch seine Filme. Jetzt auch nicht durch jeden irgendwie sklavisch oder dogmatisch, das meine ich nicht. Nee, aber ich glaube, er hat versucht, was man so mein Eindruck ist, von wenn ich jetzt diese ganzen Filme auch Revue passieren lasse, dass er immer so versucht hat, zu ergründen, warum der Mensch dann irgendwie zu solchen Sachen fähig ist, irgendwie. Was ihn dazu treibt, wie diese Mechanismen dahinter irgendwie sind, so, ja. Also, das ist so, genauso wie bei 2001 dann, ja. Also, wo dann die Affen anfangen, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, so, ja. Also, das ist auch wieder zum Thema. Ich muss meine Husterei ein bisschen entschuldigen. Ja, auch. Das ist aber auch so ein bisschen das Thema auf Konventionen scheißen. Also weil 2001 ist, glaube ich, mit dem Anfang und dem Ende einer der unkonventionellsten Filme. Da kommen wir noch ordentlich dorthin. Ja, pass auf, glaube ich. Ich will nur sagen, bitte, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt auch nochmal angucken, weil dieses Ende ist so traurig und weil Kirk Douglas, ich will es gar nicht verraten, aber es ist echt wirklich eine sehr traurige Szene, die auch echt ohne großen Pathos, ohne irgendwie gekünstelte Musik oder sonst irgendwas, also ohne diese gekünstelte Stimmungserzeugung irgendwie darüber kommt, ja, und ja, die geht zu Herzen. Die geht einfach zu Herzen. Ja, auch da geht's wieder um guter Einsatz von Musik im richtigen Moment. Also Musik jetzt es geht um Gesang. So kann man Gesang, ja, sagen. Genau. Mhm. Aber nicht irgendwie diese Streiche, Excess. Saving Private Ryan. Ja, ja. Steht am Grab. Wobei das ja auch gut ist, nur ist ein anderer Film. Mhm. Nee, so. Auf jeden Fall, es ist ein anderer Film. Bei Wege zum Ruhm hat Kubrick übrigens seine langjährige Frau, seine letzte langjährige Frau kennengelernt. Kubrick war insgesamt dreimal verheiratet. Eine Deutsche? Genau. Echt, dreimal? Das wusste ich jetzt genau, aber auch nicht. Er hatte... Ein Schlingel! Auf dem Set hat er seine dritte Frau kennengelernt, eine junge deutsche Schauspielerin, die auch in einer der letzten Szenen dort also in der letzten Szene vorgekommen ist in Wege zum Ruhm und hat deswegen seine zweite Frau dann sich von ihr scheiden lassen. Die waren aber dann über 40 Jahre dann verheiratet, bis zu seinem Tod dann auch. Wege zum Ruhm, seine Frau kennengelernt und natürlich auch eine Arbeitsbeziehung sozusagen zu Kirk Douglas aufgebaut, der ihn quasi zu seinem nächsten Projekt zu seinem Glück gezwungen hat, oder wie will man es nennen? Ich glaube glückliche nicht, es war, glaube ich, für ihn, für Kubrick war es, glaube ich, eine Qual. Für Kubrick war es eher eine Qual, kurz vor, wir reden von Spartacus, 1960 rausgekommen, drei Jahre nach Wege zum Ruhm. Spartacus, wer den Film nicht gesehen hat, junge Leute, ist klar, dass man den vielleicht dann nicht mitbekommen hat. Alle Filme, die sich mit, also Sandalenfilmen würde man abfällig ein bisschen sagen, oder sowas wie Gladiator oder sowas. Sowas wie Gladiator hätte es nicht gegeben, finde ich, wenn inspiriert in Teilen. Ich finde Sandalenfilme eigentlich okay. Ja. Ich hab sie früher echt verdammt gerne gesehen. Ja, ich habe diese billigen, so Koloss von Rhodos oder die, so. Die Italo-Sandalenfilme eben, wo du dann einen Muskelprotz hattest, der dann Herkules oder irgendwas dann dargestellt hat. Aber auch, ich hab echt viel gesehen, ne? Also diese ganzen Monumentalschinken, ja, wenn du sie anguckst, die gehen ja alle unten, keine unter 3 Stunden. Covades, Ben Hur, ja, Samson und Delilah, ja, die gehen alle ewig. Oh Mann, ja, die Haare abgeschnitten dann. Ja, wo er zwischen den Säulen steht, und noch einmal so alles zum Einschuss. Oh, das, super gut. Aber okay, Sandalenfilme hat ein bisschen eben diesen leichten Billo-Touch, deshalb habe ich mich ein bisschen gezögert, das Wort mit in den Mund zu nehmen bei Spartacus, weil Spartacus hat als großes Epos, Kirk Douglas. Aber wir können Monumentalkino sagen. Es ist Monumentalkino, ja. Genau. Anders als viele Monumentalschinken oder Monumentalfilme, verdammt, ich hasse dich, Daniel. Viele Monumentalfilme der Zeit. Einer der wenigen Filme, die nicht wirklich religiös geprägt waren, ne, sondern dort eher den Konflikt zwischen oder quasi das Römische Reich und die Geschehnisse dort gezeigt haben, hat mit Kirk Douglas in der Hauptrolle als Spartacus angefangen mit einem anderen Regisseur und Kirk Douglas ist eben Kirk Douglas damals gewesen, einer der größten, einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt damals. Und er hat eben nicht so gut gekonnt mit dem Regisseur dann. Die haben 2 Wochen gedreht und Kirk Douglas hat gesagt, mit dem drehe ich nicht mehr weiter. Ja, den kenne ich noch hier, da war doch der genau, Kubrick. Genau, da war ich hole mal meinen alten Kumpel, in Anführungsstrichen, die ich jetzt in die Luft mache, Kubrick, rüber und der wird es übernehmen und das machen wir mal. Ne? Und Kubrick damals natürlich auch, es ist jetzt 1960, er ist dort, 32, glaube ich. Und kriegt einen Film an die Hand mit Kirk Douglas, ja, der ihn auch noch selbst angefordert hat. Tony Curtis, ne? Tony Curtis, Peter O'Toole ist, glaube ich, auch dabei gewesen. Film damals hat im Jahr 1960 12 Millionen Dollar Budget gehabt. Das kannst du mit dem Äquivalent heute zusammensetzen, so ein 250 Millionen Dollar Film ungefähr gewesen ist. Und man sieht es diesem Film auch an, was da einfach für Geld reingeflossen ist. Mit Statisten, mit Sets, mit allem drum und dran. Willst du kurz zusammenfassen, Daniel, worum es in Spartacus geht? Einfach die Billo-Fassung. Also ein Sklave, der zum Gladiator ausgebildet wird, erhebt sich... Wo habe ich das schon mal gehört? Erhebt sich gegen seine Herren und startet halt mitsamt der ganzen, allen möglichen Sklaven halt einen Aufstand gegen die Römer, gegen Rom, gegen das Römische Reich. Genau. Und ich meine, Kirk Douglas in der Rolle des Spartacus. Er ist quasi der anführende Sklave, der sich Aufruhr anzettelt. Nicht, dass man ihn wirklich gleichsetzen will mit Gladiator, also so wie die von der Story aufgebaut sind und so weiter, aber ein Kirk Douglas als charismatische, als Zentrum, zentrale Figur dieses ganzen Geschehens, aber natürlich ist der nur der Faktor sozusagen, der das Ganze zum Laufen bringt und auch viel das Feuer immer ins Öl ist, weil eigentlich ist da sehr viel römische politische Intrige, die dort abgelaufen wird, wo auch sehr viel dann quasi in Diskussionen und so weiter dort entsteht. Du hast ein großes mehrstündiges Epos, das vom Leben und Sterben von Spartacus handelt und es ist ja eine geschichtliche Figur, oder? Es ist eine geschichtliche Figur, genau. Ich meine ja als Griechen in dem Griechen Haushalt. Ja, aber es ist sehr frei interpretiert, muss man dazu sagen. Ja, es ist klar, es gibt ja fast keine Aufzeichnungen. Da gibt es ja ein paar Fakten. Ja, es ist eben immer noch ein Monumentalfilm. Verdammt, ich dachte, ich krieg's richtig Monumental. Raus. Ein Monumentalfilm aus der Ära und dort hat man natürlich der Dramaturgie Denk einige Sachen dementsprechend geschuldet, aber Monumental. Monumental. jetzt krieg ich das Ding mehr. Nein, jetzt hab ich einen Ohrwurm. Du hast damit angefangen, ich kann nichts dafür. Nein, nein, aber... Hör auf, wir müssen sonst 5 Stunden lang... Mindestens. Kater sollte auch eine Stunde nur gehen. Ja. Monumental. Worauf ich hinaus wollte, also... ich hab's vergessen. Okay, es tut uns leid. Aber okay, ich kann was einschmeißen. Ja, wirf mir da was ein. Bisschen so ein bisschen was zu reden. Wer das ganze Monumentale in diesen Film eigentlich reingebracht hat, war dann wieder Kubrick. Kubrick hat die Schlachten und die Action waren gar nicht vorhanden. Ja, das hat alles Kubrick reingebracht. Also muss man auch mal sagen, so fernab von irgendwie dem heutzutage Popcorn-Kino, würde man sagen, war er damals nicht gewesen. Ja, aber da muss man ja sagen, dass das ja auch der Film ist, wo jetzt Kubrick gesagt hat, danach möchte ich nur noch Filme machen, also wo ich selbst, man weiß ja nicht genau, genau was reingedrückt wurde. Genau, oder? Die Sache ist es eben, also Kubrick war es gewohnt bis zu der Zeit wirklich sehr, sehr viel Kontrolle über seine Filme zu haben. Was er gesagt hat, war gesetzt. Auf dem Set von Spartacus ist aber der Chef eindeutig dann Kirk Douglas gewesen. Kirk Douglas hat veranlasst, dass der alte Regisseur gefeuert wird. Kirk Douglas hatte wirklich dann auch das Produzent, er hatte das finale Sagen, was das Casting angeht, was später den Schnitt angeht. Also es war der einzige Film, wo der Kubrick nicht wirklich genauso gehört, das ist die Schnittfassung des Films, die ich haben will. Er hat zwar sehr viel dazu beigetragen, daraus ein großes Opus mit Kampfszenen zu machen, die vorher so nicht vorhanden waren. Aber Kirk Douglas und Kubrick sind so oft aneinander gerasselt, dass die dementsprechend die Arbeitsfreundschaft nicht mehr da vorhanden war. Ja, ich glaube, Kirk Douglas hat den Spieler sogar quasi als talentiertes Arschloch oder sowas bezeichnet. Achso, ja, Spartacus ist übrigens auch nicht in der Box dabei. In der Box. Okay. Aber ich muss jetzt dazu sagen, ja, ich habe Spartacus gesehen. Spartacus war, wie vorhin schon beschrieben, für mich eine dieser ewig langen, dicken, breiten Schinken, wo läuft Leute an halt, Weihnachten. Ja, läuft an Weihnachten, muss vielleicht irgendwas im entferntesten Sinne mit der Bibel zu tun haben oder sonst irgendwas. Ja. Ach, ich kann nicht nochmal Charlton Heston sehen. Ich teile das rote Meer. Und das war für mich einer von den Filmen. Da war es mir eigentlich erstmal egal, von wem die irgendwie gedreht worden waren oder sonst irgendwas. Mhm. Ich hätte da auch keine spezielle Handschrift oder wie sonst irgendwas festmachen können. Damals sowieso nicht. Weil die waren sich ja schon in ihrer Inszenierung, in der Ausstattung und immer diese schrecklich laut dröhnende Musik, die sogar noch echt die Hintergrundgeräusche geschluckt hat. Der Teppich drüber musste immer. Waren die ja fast sehr ähnlich. Ja, klar, würden mich jetzt Filmhistoriker wahrscheinlich auch schon wieder auspeitschen wollen, aber ich habe erst viel, viel später mitbekommen, dass das auch ein Kubrick-Film ist. Ja, ich auch nicht. Ich kannte ihn, mir war auch nicht bewusst, dass es Kubrick ist. Ich meine, du siehst speziell in der... Entschuldigung, was wolltest du sagen? Nein, ich wollte dich eigentlich ausreden lassen, aber das geht mir, genauso bei... Ich habe irgendwann gecheckt, okay, es gibt Kubrick und er hat irgendwie viele von den Filmen gemacht, die ich cool finde. Ich kaufe mir diese Box, guck alles und merke, Alter, der hat ja noch viel, viel mehr Sachen gemacht, die ich kenne. Also das war vor 5-6 Jahren, habe ich das tatsächlich erst für mich entdeckt. Ja, ich bin nicht der Film-Nerd, so im klassischen Sinne, dass man sagt, der hat von Anfang an immer Filme geguckt, früher schon und gewusst, was es da alles gibt. Ich hatte lange keine Privatsender, ich hatte ARD und ZDF. Hab lange gezockt und musste mein Geld entweder in Filme investieren oder in Spiele. Und Spiele fressen Zeit und dann war irgendwann neben der Schule und dem Pseudo, ich mache jetzt Hausaufgaben, was auch wieder zocken war, hatte war einfach keine Zeit mehr. Ich schreibe meine Hausaufgaben auf diesem Computer, während ihr Grafik läuft. War das auch die Ausrede, weswegen du deinen Computer dann geholt hast? Kann ich Hausaufgaben damit machen? Ja, damit habe ich ihn bekommen. Ja, wir alle eigentlich, oder? Hausaufgaben, wer hat jemals Hausaufgaben gemacht damals? Ja, egal, wir sind abgeschweift. Ja. Ich wollte nur sagen, ich stehe dazu, dass ich Kubrick für mich sehr spät entdeckt habe, aber trotzdem seitdem glühender Fan bin und auch ein paar alte Sachen, wie jetzt über die wir geredet haben, noch nachholen werde. Und Spartacus kenne ich natürlich, aber ich habe den damals natürlich nicht gesehen und gedacht, Kubrick. Ja. Du hast ihn wahrscheinlich über die Jahre unterbewusst immer wieder mal aufgesaugt. Der Fernseher läuft mal mit und da passiert, ich meine, sowas wie die ganz berühmte Szene, halt, die wer von euch ist Spartacus? Ich bin Spartacus. Ja. Nein, ich bin Spartacus. Nein, ich bin Spartacus. Das hat ja durch die Steifheit der Leute heute auch ein bisschen noch an Humor gewonnen. Ja, also, aber es, so hat man damals halt das gemacht. So nee, du hast es gemacht und ich glaube einfach, diesen Punkt, den ihr beide ausgeführt habt, ist es dadurch, auch wenn du in dem Film vorher schon die Handschrift Kubrick sozusagen erkennen kannst, dadurch, dass es nicht sein Film gewesen ist. Ne? Er hat es, glaube ich, eher mehr mitgenommen, das ist eine Erfahrung, wie er mit dem System in Hollywood arbeiten und spielen muss, damit er wirklich dann sich selbst verwirklichen kann in den Filmen später. Und vor allem ist es ein Film, den er gebraucht hat, ist, glaube ich, der einzige, wo Schauspieler je einen Oscar bekommen haben in dem Kubrick-Film. Ich glaube, Peter Ustinov hat den Oscar bekommen für seine Rolle dort als Sklavenhändler. Und er ist der einzige Schauspieler in einem Kubrick-Film, der je einen Oscar bekommen hat. Also keiner der anderen Schauspieler. 4 Oscars. Genau, 4 Oscars insgesamt. Bester männlicher für Ustinov, bestes Bild, beste Kamera, bestes Kostüm. Genau, und beste Kamera. Ja, und Kubrick, ein bisschen ähnlich wie Scorsese, jetzt in der Art, Kubrick selbst hat keinen Oscar, glaube ich, bekommen, ne? Oder? Hat doch keinen bekommen. Ne? Und, also er war nominiert für bester Schnitt Musik. Und seine Filme haben dann immer in diesen technischen Kategorien dort bekommen, aber jetzt nicht in den Schauspielerkategorien. Bis auf Ustinov ist es eben da. Und ich meine, Kubrick hat das wohl als Lehrgeld sozusagen gesehen, um sich seinen Namen aufzubauen, um wissen, wie er es in Zukunft nicht machen will. Soll nichts darüber aussagen, ob Spartacus jetzt ein guter oder schlechter Film ist. Es ist unter den Savalen-Filmen auf jeden Fall einer der gelungeneren. Ne? Und ich einer, den geil. Also ich ja, hab den früher, auf jeden Fall cool. Aber fällt euch, also beziehungsweise ist euch auch so mal aufgefallen, jetzt vergleicht mal Spartacus, der ja auch schon Farbe war, mit den anderen Farbfilmen von Kubrick, die vielleicht nur kurz danach gekommen sind. Die sahen anders aus. Die hatten den weniger Hollywood-barocken Look. Die waren mehr clean, klinisch. Ja, aber das kann man, finde ich, erklären, weil ja natürlich Kubrick auch dahin gerufen wurde und da schon die ganze Peripherie schon da ist und er jetzt nicht einfach sagen kann, okay, wir warten jetzt 3 Monate holen aber er hat neue Kameras, weil er hat ja sich sogar um die Linsen der Kameras gekümmert und um die Schienen und um den ganzen Mist. Das kannst du ja nicht einfach mal so anschleppen. Nee, dann. Das ist klar, aber er hat selbst auch danach nie wieder irgendwie gedacht, okay, ich nehme die nochmal. Ja, deshalb um Lehrgeld, ne? Ja, aber das meine ich auch. Ich meine, ihm hat das vielleicht einfach nicht gefallen, so der Look. Ja, ich glaube, wir werden wir werden spätestens bei Barry Lyndon drüber sprechen, weil da hat er exzessivst mit Kameras. Das war sein Peak, auf jeden Fall. Das war so der Höhepunkt seines exzessiven... Seines visuellen auf jeden Fall Schaffens. Ja, des Beschäftigens mit welche Kamera nehme ich, welches Licht wie einzufangen, damit es am Ende im Kino so wirkt. Ja. Also Wahnsinn, was der teilweise sich für Gedanken gemacht hat. Okay. Auf jeden Fall. Spartacus, 1960 gewesen, ein sehr, sehr großer Erfolg, hat knapp 60-70 Millionen Dollar, auch im damaligen Geld. Heute wären es dann 400-500 Millionen Dollar ungefähr gewesen, wenn es umrecht ist mit der Inflation, die dazukommt. Ein großer, großer Erfolg und hat Kubrick sozusagen ein bisschen die das Standing in Hollywood gegeben und auch einfach das Vertrauen in ihm, dass er sich ein bisschen so seine Projekte aussuchen kann. Denn der nächste Film, den er gemacht hat, basierend auf einem sehr, sehr kontroversen Buch, das lange Zeit auch nicht klar war, ob es verfilmt wird oder nicht verfilmt wird, innerhalb der USA, Lolita. Da werde ich dir gleich das Feld überlassen, weil den hast du jetzt zuletzt sogar geguckt. No? Ich habe ihn angefangen. Angefangen hast du ihn zumindest. Nee, warum, aber warum nur angefangen? Ich bin eingepennt, glaube ich. Also okay, spät. Das wollte ich wissen. Ja. Nichts gegen den Film. Nein, es interessiert mich immer, warum dann. Nein, wenn ich, also mein man Problem hört ist, ja immer auf mit dem Grund meistens. Mein Problem ist, ich fange immer dann immer Filme an zu gucken, wenn ich immer fertig mit dem Zocken bin und wenn das irgendwie ein bisschen länger dauert oder sehr lange gedauert hat. Ja, okay, dann pennt man dabei weg. Ja, wenn du mit Simon Multiplayer spielst, bist du ausgelaugt. Dann kannst nein, du wir spielen mehr. Ja leider, wir sind ja wirklich wie Yin und Yang. Er ist ja Modern Warfare 3 und ich bin Battlefield 3 und dadurch, wir treffen uns nie. Ich sehe. Und man ist dann auch nicht im selben Chat, weil dann einer die ihr ganze Zeit spielt. Ihr kennt doch auch nicht, ihr trefft euch nie. Aber das weder wird ins auch Gesicht noch passieren. Noch genau, wir treffen uns nicht mal. Ja, es ist schade. Ja, okay, du hast den Film angefangen. Der Film damals basierend auf einem sehr kontroversen Buch. Habt ihr es mal gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Die Story. Nee, ich frage, kann sein, dass man das in der Schule vielleicht mal glücklicherweise hatte oder so. Nee, Lolita, als Buch habe ich Lolita nie gelesen, aber die Geschichte wurde natürlich in vielen Arten interpretiert und erzählt. Ich hatte den Kubrick-Film oder das Kubrick dazu einen Film gemacht hat, nicht wirklich vor Augen. Ich hatte den nicht wirklich in meinem Gedächtnis nicht als Kubrick-Film mich dabei. Ich habe es jetzt der hat tatsächlich einen Lolita-Film gemacht? Okay. Ja, vor allem, er hat ja eigentlich dann den Lolita-Film gemacht, weil es ist ja, wann immer das Thema alleine der Begriff Lolita steht halt für seinen Film was aber wahrscheinlich die wenigsten kennen und die meisten haben wirklich eher den Film und die Geschichte, die da erzählt wird, im Kopf. Die ist ja jetzt auch nicht so kompliziert und schwer erklärt so. Okay, gib uns mal von dem Teil, den du gesehen hast, Daniel, die ganz, ganz knackige Kurzfassung. Lolita, worum geht's in Lolita? Ach Gott, ein alter Uniprofessor, was weiß ich, bevor er irgendwo... Ach, jetzt fängt es schon wieder an, so lang zu werden. Ja. Ein alter Mann... schon vorbei, Ein alter Mann verliebt sich in die, ich glaube, Enkelin, Nichte, also sehr junge Nichte einer seiner Vermieterin. Ja. Die Vermieterin bietet ihm quasi die Heirat an, die er quasi eingeht, um in der Nähe von dieser jungen Frau zu sein. Mhm. Verfasst dummerweise ein Tagebuch, was die Vermieterin, später Frau, quasi in die Finger bekommt. Bestürzt ist und sich daraufhin quasi aus dem Haus flieht und vom Auto angefahren wird. Was nun der, sag ich mal, sehr anrüchigen und verbotenen Beziehung der beiden, also von Lolita, der Nichte oder Englin und dem alten Mann quasi jetzt freie Bahn gibt. Und dann, fliehen sie quasi durchs Land, beziehungsweise versuchen irgendwo eine Scheinidentität zu führen, was halt dadurch spätestens irgendwie zugrunde geht, dass Lolita schon, dass die Kleine schon seit Jahren ein Verhältnis mit einem anderen Mann hat. Was für eine Schlampe. Ja, dreistes, kleines, fieses Biest. Ja, aber stell dir, das war ein Film, der, also Buch und später der Film im Jahr 1962, wo speziell in Amerika Prüderie doch sehr, sehr weit an der Vorderfront. Da musste er, glaube ich, so sehr aufpassen, dass er da nichts, aber auch wirklich nichts, kein Millimeter Haut und Erotik zu viel zeigt. Er hat ja auch gesagt, wenn es irgendwie ein Misserfolg wird, dann nur, weil das Erotische fehlt, genau, weil er eben sehr damit gekämpft hat, dass er vieles wahrscheinlich einfach nicht so zeigen durfte, also wie er wollte. Er musste wirklich sehr, sehr aufpassen, was er dort zeigen kann und nicht zeigen kann, um da trotzdem noch seine Vision zu erfüllen. Er hat später im Nachhinein darüber erzählt, wenn er gewusst hätte, was für ein Aufwand da auf ihn im Nachhinein zukommt, dann hätte er es wahrscheinlich gelassen, Lolita in der Form zu drehen. Hatten wir später auch nochmal öfters über andere Filme gehört. Ja, die katholische Kirche hat zum Boykott aufgerufen und die haben da damals natürlich noch wesentlich mehr Einfluss gehabt, wenn die gesagt haben zu ihren Schäfchen, diesen Film guckt ihr nicht, weil der ist Sünde. So, dann hat auf einmal auch ein beträchtlicher Teil des Einspielergebnisses gelebt und die mussten teilweise mit der katholischen Kirche den Schnitt von Szenen absprechen. Es gibt da eine bekannte Szene, wo dann der männliche Hauptdarsteller zusammen mit der Vermieterin war es, ne? Die er dann geheiratet hat, mit ihr zusammen im Bett ist und sozusagen, dass sie dann kurz davor sind zu machen und ein Bild von Lolita auf dem Nachtzimmertisch steht. Ah ja, genau. Und quasi, also alles, was eigentlich allen klar ist, er guckt sich das Bild von Lolita an, um richtig rattenscharf zu werden. Ne? Und das zum Beispiel, diese Szene wurde dann von der wurde verlangt, dass die dann die Blicke von des Hauptdarstellers auf das Bild runtergeschnitten werden auf so zwei oder drei Stück, damit es dann nicht anrüchig kommt. Und es wurde natürlich gesagt, nein, das soll nicht implizieren, dass er dann daran denkt und so weiter. Also so in dem Detail, in der Akribie musste dann Feinarbeit gemacht werden. Er musste im Grunde lügen auch. Also er weiß, jedem sollte das eigentlich klar sein, aber ich meine, er hat es trotzdem geschafft, dass es jedem klar wurde. Ja, natürlich. Also jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, selbst ein oder zwei Blicke, sonst ist diese Szene, die hätte ja nicht den Impact oder die Wirkung gehabt oder das, was Kubrick mit jeder seiner Einstellung da erreichen will. Aber trotzdem, man zeigt schon, er hat sich was getraut. Er hat auf jeden Fall auch einen harten Anfang gehabt. Erst hat er sich mit Kirk Douglas angelegt, dann mit der Kirche angelegt. Dann mit der Kirche, ja. Jetzt kann ich nichts mehr schocken. Eigentlich genau, jetzt erstmal. Aber er hatte halt auch echt Glück, dass Warner richtig Vertrauen in den jungen Mann hatte. Also ich muss, aber mal im Ernst, wenn wir allein das, was wir jetzt, und es sind noch die unbekannteren Sachen am Anfang so, was er da bis dahin geleistet hat, da würde ich auch sagen, ey, mein Geld ist auf diesen Typen da, der ist 32 und hat irgendwie gerade Spartacus gedreht und jetzt 32, als Lolita, die ja sicher nicht so, also Lolita war kommerziell nicht so jetzt erfolgreich, oder Ich glaube schon, oder einer, der sich auf jeden Fall auch später dann zu einem erfolgreichen Film mitentwickelt hat. Also auf jeden Fall bei der Kritik sehr, sehr wohlwollend ankommt. Setz es in den Kontext eben. Wir sind ungefähr jetzt in dem Alter, in dem sich Kubrick damals befunden hat. Wie viele Spartacus-Filme hast du gedreht von dem Niveau? Wir müssen aufhören, uns in Relation zu den absoluten Genies dieser Welt zu setzen. Ich meine es ja nicht abfällig. Ja, aber der ist vorbei, Junge. der ist schon lange vorbei. Es wird kein, bei Wikipedia wird nicht umgestehen. Und dann wurde Schröckert mit 35 plötzlich, macht er 10 Filme, die alle geil wurden. Du machst vielleicht einen oder zwei, aber du fängst, oder gar keinen. Oder aber im besten Fall halt nicht mit 15 im besten Fall angefangen. Machst du einen Film, wo ich geil werde. Ja. Nein, ich will dir damit gar nichts absprechen. Ey, wenn das mein Ziel sein sollte. Ja, nein, geil. Ich denke mir das doch. Es soll nicht abfällig. Oh, du kannst nichts mehr erreichen. Es soll nicht abfällig. Ja, aber du hast damit schon immer abgeschlossen. Ja, dann ist es einfacher zu ertragen. Ja, wenn du mit Leuten wie Kubrick deals, die einfach auch ganz woanders einsteigen, da siehst du ja auch von Film zu Film, aha, da hat er das gelernt, da hat er gecheckt, wie das System funktioniert, da hat er gecheckt, wie Stars funktionieren, da hat er alles eingesetzt, ab hier hat er gar nicht mehr sich interessiert, was andere Leute sagen. Du erkennst schon, dass der einfach strategisch oder zumindest sehr smart genau auch immer die richtige Erfahrung gemacht hat, die er danach dann einsetzen konnte. So wirkt das für mich. Also es ist ja wirklich seine Lebensgeschichte erzählt in Filmen so. Mhm. Also jetzt nicht die direkten privaten nicht direkt, Züge, aber du siehst, was ihn beschäftigt, beruflich meine ich jetzt. Nee, es sollte auch nicht Sex. Vielleicht in dem Fall Sex. Meine Aussage sollte nicht abfällig unseres mageren Lebenswerkes sozusagen sein, sondern einfach als normale. Wir sind genauso geil, so. Ja. Wir finden uns nur genauso geil. Ja, wir finden uns genauso geil. So, ja, nicht Moves Like Jagger, sondern Styling Like Kubrick. Ja. Also einen Bart habe ich immerhin auch, aber nicht mal, selbst da hat er einen größeren, fetteren Bart als ich in seinem Alter dann. Ja, kann nichts machen. Da hat er doch keinen Bart gehabt. Der hat doch einen Bart gehabt später. Bei Lolita noch nicht. Ja, natürlich nicht. Aber ich habe ihn jetzt gesehen auf dem einen Bild, über das wir geredet haben. Da war er wie alt? Weiß ich nicht, 20. Und da ist er ja schon älter jetzt, wie alt? 32 ungefähr. Ja. Ich habe kein Bild von ihm mit 32. Weiß nicht, wie er da aussah. Er hat noch nicht mal bei Dr. Seltzer einen Bart gehabt. Der hat später einen Bart gehabt, natürlich. Später. Ich rede doch von später. Ja, wir teilen den Cast nachher in die Bart- oder Nicht-Bart-Ära. Ich habe noch nie einen Bart gehabt, der so groß war wie der Bart von Stanley Kubrick zu seiner besten Bartzeit. Es hört sich an, als ob du noch nicht so alt gewesen wie Stanley Kubrick. Es reicht mit der Bartdiskussion. Ich kann den Bart noch kriegen. Ja. Nein, das ist ja in bester Kubrick-Tradition. Du kannst es schaffen. Ja, genau. Okay. Ja. Deswegen. Wir machen nach diesem Podcast einen Film. Super. Ja. Frei nach dem Motto, folge deinem Pflaum. Ey, das ist ein guter T-Shirt-Spruch. Folge deinem super, Pflaum. Super, Game One Shop. Träume deinen Pflaum. Tantiemen haben, bitte. Nein, kriegst du nicht. Folge deinem Pflaum und dann ein Silhouetten-Schnurrbart-Bild von mir noch dazu. Wenn sie es durchsetzt, vielleicht können wir es, folge deinem Pflaum, für den Comments-Bereich, damit folge deinem Pflaum. Wir müssen ja. Genau, schlag das bitte vor, damit wir es irgendwas draus machen. Ja. Damit wir sagen können, das wollen die Leute haben. Wir müssen den Satz nachher noch ein paar Mal einstreuen, damit er sich quasi so als Slogan des ganzen Casts manifestiert. So. Ja. Finde ich aber gut. Das ist mein zweitbester Spruch nach Kaffee mit Milf. Der war auch sehr gut. Aber es sind immer diese kontextbezogenen Sachen, wo man nicht weiß, ob die jemand versteht. Aber ich finde es super. Wenn die Zivilisation vielleicht schon am Ende ist und irgendwelche Mischwesen oder Next-Level-Menschen oder sonst irgendwas dann unsere Aufzeichnungen finden, unter anderem diesen Podcast. Was wäre das für eine traurige Welt? Statt der Kubrick-Filme sind nur noch diese Podcasts, die erhalten über wurden. Kubrick, die fragen über sich, Kubrick. Wer war dieser Kubrick? Oh nein, bitte nicht. Also, der muss lustige Filme gemacht haben. Ja, die lachen die ganze Zeit. Also, apropos, wie wär's mit noch ein Bier? Du meinst Cola. Du willst also Lachen mit Lustigkeit mit Bier. Nein, das ist aber ich trinke die ganze Zeit Schwippschwapp, aber gut, Machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Nein, echt? Und sind wir denn durch mit Lolita wirklich? Mit Lolita sind wir nicht durch. Nein, wir können nicht mit Lolita durch sein, okay, ohne dann auf eine Person hinzuweisen. Das wollte ich als Überleitung in den nächsten Film benutzen, aber ihr wollt ja Schwippschwapp trinken. Ja, also wir sollen jetzt zugunsten der Überleitung einen Film halbieren. Okay, dann besprechen wir den nächsten Film und nehmen dann. Nee, wir besprechen erst Lolita gut, fertig. Gut. Also, wer hat mitgespielt in Lolita, mit dem er auch später einen weiteren Film gedreht hat? Ja, nicht so abschätzig, also da musst du mit Liebe. Daniel. Daniel. Wer hat mitgespielt in Lolita? Ja, akzeptabel. Es war Peter Sellers, aber ja so Arten. Nein, entschuldige. Aber gleich in drei Rollen. Und darum geht's ja. In drei Rollen? In drei Rollen. Ich sehe es gerade auf. Entschuldigung, hier ist gerade ein Bildschirm an und da sehe ich das zufällig. Kannst du mal runterscrollen? Das ist doch ein Strange Love. Achso, nee, das ist Entschuldigung. Wir sind schon beim nächsten Jahr. Okay, weiter. Es waren tatsächlich drei Rollen. Der Einsatz von Peter Sellers in Lolita. ja, als der Geliebte von der kleinen Tussi, mit der sie den Humbert Humbert. Da auch ein toller Name, ne? Hauptdarsteller Humbert Humbert heißt er. Jahrelang schon betrogen hat. Oh Mann. Ja, der heißt wirklich Humbert. Ja, Humbert Humbert. Das war Peter Sellers, der sich dann in diesem Film, um diesen Humbert Humbert auch irgendwie so ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben und irgendwie Mischugge zu machen, in drei Figuren quasi, ich glaube in Arzt und in Polizisten verwandelt hat. Und dann halt natürlich den Typ selber gespielt hat. Ja. Damit quasi hat er sich prädestiniert, um in Kubricks nächstem Film quasi wieder einen solchen Multipart zu übernehmen. Ja. Sind wir jetzt beim nächsten Film gelandet? Wollen wir jetzt die Pause von dem nächsten Film machen? Nein, man kann doch jetzt ein Päuschen, oder wolltest du die Überleitung? Weil der nächste Film... Also Pause für mich bedeutet, wir gehen kurz was zu trinken holen und sind dann gleich wieder zurück. Genau. Ich muss auch vielleicht aufs Klo. Ja, Simons Konfirmandenmäßchen meldet sich. Okay, und ihr hört uns... Genau. Ihr hört uns dann gleich wieder nach der Klospülung. Und wir sind wieder zurück von allen möglichen Pausen, die wir machen wollten. Daniel, du hast gerade angesprochen, Peter Sellers in einer Dreierrolle bei Lolita gewesen, was natürlich nicht die einzige Dreierrolle ist, die er für Kubrick gemacht hat, sondern im Film, der nach Lolita gefolgt ist, waren schon ein paar Jährchen dazwischen. Wann war der? 65? 65, glaube ich. 68, 68 64. War... 64? 68 ja. War 2001, ja. Ne? 68 war 2001, ja. Also der Film 2001, weil 2001 war. Und ich sehe ja, 1965 kam, von den ganzen Sachen, die wir bisher aufgezählt haben, würde ich fast schon sagen, der erste Film, wo ich wirklich sagen würde, ganz, ganz klassisch, das ist Kubrick. Ne? Untrennbar mit ihm verbunden. In Perfektion, also je nach Genre auch, anders, aber. Also. Es ist auch, ich nehme es jetzt hier schon vorweg, es ist mein Lieblings-Kubrick-Film. Fast, ja, ist schwierig. Bei mir wird es echt schwierig, da sind so drei Filme. Ja, aber ich hab jetzt gerade in Vorbereitung auf diesen Cast hier, habe ich nochmal so auch mit der Box nochmal Revue passieren lassen. Es ist mein Lieblings-Kubrick. Und ich glaube, dir wird auch keiner an den Karren pissen, wenn du das Thema sprechen sollst. Der Film, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Dr. Strangelove or How I Learned to Love the Bomb. Dr. Merkwürdige Liebe. Darf ich den österreichischen Titel mal vorlesen? Ja. Dr. Seltsam oder Gebrauchsanweisung für Anfänger in der sorgfreien Liebe zu Atomwaffen. Das kann doch nicht der wirkliche Titel sein. Finde ich auch nicht schlecht. Also, ja, aber ist schon, also klingt so wie abgeschrieben von der Packung hinten, von einem Allzweckmesser oder so. Klingt ein bisschen falsch. Ich fand immer, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ich habe früher immer als Kind den Titel irgendwo mal gelesen, irgendwo in einem Magazin dann irgendwann. Also ich meine jetzt, wenn der lief und dann steht es da und du guckst halt, was läuft denn heute Abend, und fand das nie interessant vom Titel her. Und aber je älter ich wurde, habe ich mir da, okay, den guckst du irgendwann mal an. Und dann habe ich die Kubrick-Box gehabt vor Jahren und habe den geguckt und dachte nur, fuck, warum hast du den nicht vor 10 Jahren geguckt? Ist so eine Sache, er wirkt natürlich, wenn du den Titel nur siehst, typisch so, das ist so ein 60s Beatnik bisschen Film, ne? Also so ein ultralanger Titel, halt, komisches. Kubrick, den Titel zum ersten Mal gelesen habe, musste ich weiß nicht, kennt ihr noch Der große Knall? Den Namen kenne ich auch, ja, aber... Oder das fehlende Glied? Was sind das jetzt Pornofilme? Das sind auf jeden Fall beides. Ich denk gerade an... Das sind so Billo-Spanisch- oder italienische Zeichentrickfilme, die halt immer sehr viel Sex und Schwachsinn zum Hintergrund hatten. Oh, ich glaube fast schon sogar. Also wenn ihr Tarzun Schande des Dschungels... Gehört er auch noch dazu? Alter, das denkst du dir doch jetzt nur aus. Nein, oder? Das glaube ich auch. Das sind wir ab jetzt verlassen. Ey, googles nach, meinetwegen. Ich werde es nicht, das ist so unverfolgbar. Der große Knall ist halt auch so eine. Ab jetzt hat alles eine Zweideutigkeit, okay, was du sagst. Der große Knall hat. Ist halt so ein Zeichentrick, wo es auch um so Waffenwahn und Atomirrsinn und sonst irgendwas geht. Anhand eines Superhelden und so Superkampf-Amazonen irgendwie. Und es gibt zwei Bomben, die eine sieht halt aus wie eine riesengroße Vagina und die andere halt wie ein Penis. Die dürfen auf gar keinen Fall zusammenkommen. Ja, es kommt zusammen, was zusammengehört. Und ich dachte halt, ey, das ist bestimmt genauso ein Scheiß. Oh, ach so, und das hat dich abgeschreckt, den zu gucken. Ja. Nee, es hatte mich nicht abgeschreckt. Es hatte nur, ich hatte so, ja, okay, das ist vielleicht genauso ein Gedöns. Mal gucken, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal sofort haben. Ja, aber dann habe ich ihn gesehen und war Gott sei Dank schon in einem Alter, wo ich das besser verarbeiten konnte als Der große Knall. Und war hin und weg. Echt, ich war hin und weg. Ja. Also wenn und je öfter ich ihn gesehen habe, ich glaube, ich habe ihn jetzt schon echt 10-mal gesehen. Der wird besser. Er wird immer besser. Ja, wenn Wege zum Ruhm der Antikriegsfilm und der Kubrick gewesen ist, ist das hier die bitterböseste aller bitterbösen Kriegssatiren. Ja. Ja, Kriegssatire, ja. Und wieder mal. Genre auch. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Wieder mal, wieder so diese Genialität, die sich direkt am mit dieser Entscheidung, diesen Film zu machen und so, wie er ihn gemacht hat, also so zu machen, das ist so genial, weil es war eigentlich geplant als richtiger Thriller. Ja, Was, wirklich? Ja, ja? Das war ein Thriller basierend auf einem Buch, das er machen wollte. Und ja, er hatte schon mehrere Jahre zuvor, hatte er angefangen, über Atomwaffen und all den Scheiß und den Irrsinn irgendwie so ein bisschen sich 50 Bücher, glaube ich, zu dem Thema irgendwie durchgelesen oder so. Hatte das alles schon intus. Und dann hat er sich gedacht, ey, Alter, das können wir eigentlich nicht machen. Also wir lassen uns das nicht so machen. Ja? Also zu seinem Produzenten, dieser Harris heißt er, glaube ich. Ja, sein langjähriger Produzentenpartner, genau, mit dem er sich am Anfang zusammengeschlossen und hat. Und allein, weißt du, dass man sagt, ey, wir haben hier so einen Thriller, der wirklich ein ernstes und akutes Thema jetzt gerade aufgreift, so, ja, dass wir daraus wirklich eine Satire, einen schwarzhumorigen Film machen, ja. Das ist so großartig wieder mal. Also so einfach, aber dann doch genial. Das ist einfach, mir fehlen ja fast die Worte. Was, ja. Auch da, bevor wir dort weiterreden, ich übernehme das dann für den nächsten Film, kannst du uns nochmal die Kurzfassung geben, kurz worum es geht? Oh Gott, es geht um einen durchgeknallten General der US-Armee. Jack D. Ripper. Der auch subtil, ja. Dezent. Ja. Der eine, sag ich mal, Invasion und eine Aufweichung der eigenen Essenzen durch die Russen befürchtet. Und daraufhin die gesamte Fliegerstaffel der USA gen Russland schickt, damit sie das Land da bombardieren. Ja, in Eigenverantwortung Präsident zählt. Genau, es ist scheißegal. Er hat einfach mal kurzzeitig gehandelt, weil er gedacht hat, es wird Zeit, die Essenzen zu verteidigen. Woraufhin natürlich im Weißen Haus, speziell im War Room, unter Anwesenheit des US-Präsidenten, mehrerer Generälen und des russischen Botschafters, dick die Panik ausbricht. Und die halt versuchen, mit dem russischen Präsidenten irgendwie die Sachlage ein bisschen zu klären, beziehungsweise zu relativieren und zu verharmlosen oder beziehungsweise zu belösen. Ja. Aber leider es nicht schaffen, also sogar noch wirklich einen Großteil davon irgendwie abwenden können, aber leider einen einzigen Bomber nicht erreichen, der quasi der dritte Schauplatz dieses Films ist und gen Russland steuert und darauf nur der hat seine Mission im Kopf. Und sich minutiös vorbereitet mit seinem Paket. Ja, sein Paket, was extra ausgepackt wird und sie nochmal genau durchgehen, während es um das Ende der Welt sozusagen geht. Ja, was alles dabei ist, was in so einem geilen Notfall texanischen, ich glaube, es ist texanischer Akzent. Es ist der texane. Da würde gut passen, ja. Da können wir direkt drauf eingreifen. In diesem Film spielt Peter Sellers halt drei Rollen. Er spielt den US-Präsidenten, er spielt einen britischen General, der mit dem Jack D. Ripper-General zusammen eingeschlossen ist in der Kaserne, während halt andere Truppen versuchen, da irgendwie die Kaserne da reinzukommen und quasi ihn zu erobern, ja, damit und er aufhört. Er ist der Dr. Merkwürdige Liebe, Dr. Strangelove, ein Nazi-Wissenschaftler, der von der US-Regierung zu Rate gezogen wird, im Fall eines wirklich nuklearen Holocausts eine neue Superrasse unter der Erde zu züchten oder zu gründen. Ist so gut. Es ist so gut. Einfach nur großartig. Und Peter Sellers sollte eigentlich auch den Part vom Bomberpiloten übernehmen. Hatte aber nie eine Chance oder beziehungsweise hat einfach keine Möglichkeit gesehen, den texanischen Akzent irgendwie richtig rüberzubringen. Und da empfehle ich auch Life and Death of Peter Sellers. Da wird es nochmal relativ böse eigentlich schon fast irgendwie porträtiert. Peter Sellers empfand sich einfach nicht als dieser Rolle gerecht, hat es nicht hinbekommen, diesen Texaner zu spielen, hat das auch Kubrick gesagt, er wollte es aber trotzdem, er hat darauf bestanden, dass er ihn spielt. Naja, und dann wird im Film so ein bisschen hingedeichselt, dass Peter Sellers sich absichtlich den Fuß gebrochen hat, um nicht in dieses Cockpit steigen zu müssen, um dort den Texaner zu spielen. Schlecht. Ja. Vor allem hätte er sich denken müssen, dass der dich dann trotzdem der einzige Ausweg vor Kubrick. Sich selbst verletzen. Somit war es für ihn aber, mit diesem gebrochenen Fuß, war es für ihn aber unmöglich, quasi in dieses Cockpit erst zu steigen. Ja, ja. Was dann quasi dadurch den Auftritt als Pilot verhindert hat. Also im Film, der Film suggeriert so ein bisschen, dass Peter Sellers das schon mit Absicht sich diesen Fuß gebrochen hat, um genau nicht diese Rolle spielen zu müssen. Es ist natürlich, am ehesten wusste es natürlich nur Peter Sellers selbst, ob er das mit Absicht gemacht hat. Und es ist eine Interpretation. Ja, es ist eine Interpretation, man weiß es nicht. Ja. Also genau, wahrscheinlich im Endeffekt weiß es wirklich nur Peter Sellers selbst. Aber dadurch, dass es fast schon als legitim sein könnte, ne? Nicht nur, dass der Film das auch, weil ich könnte es mir durchaus fast sogar vorstellen. Guckt euch diese, ich weiß nicht, falls ihr noch nicht gesehen habt, live noch nicht Peter Sellers. Geoffrey Rush, super gut, wirklich super gut und der Film auch richtig gut. Da kommt übrigens Stanley Kubrick auch als Figur vor, also er wird da wirklich auch porträtiert und da werden halt Auszüge aus Lolita und Dr. Strangelove gezeigt. Ich kann ihn nur wirklich wärmstens empfehlen, ein schöner und toller Film, der halt auch diese Figur, diesen Peter Sellers, wäre der wirklich ein echt sehr manischer, auch manischer Charakter gewesen sein muss, was jetzt ja auch wieder dafür spricht, warum Kubrick wahrscheinlich dann, wie wir eben mit dem Kinski ja, schon mal. Das war im Grunde so ein bisschen Kinski vielleicht, ja. Ja, also der muss halt verstanden haben, ihn da das Richtige rauszukitzeln. Und wenn man die drei Performances in Strangelove von Peter Sellers mitbekommen hat und sieht, dann weiß man, ja, okay, er hat alles richtig gemacht. Ja, er ist einfach, es ist krass eigentlich. Also ich meine, ich wusste jetzt nicht zum Beispiel, dass er drei Rollen spielt. Also ich oute mich ja, wie gesagt, auch dann gerne als ein bisschen Noob. Zwei Rollen war offensichtlich und dann, aber das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Also ich bin noch mehr beeindruckt einfach davon, was manche Leute halt zu leisten imstande sind, so wenn sie vielleicht auch die richtigen Background haben und die richtigen Leute um sie rum. Um dich jetzt noch zusätzlich zu beeindrucken. Okay, flashe mich. Flashe mich. Ich versuche wirklich gar nicht irgendwen von euch zu flashen. Ich sitze einfach hier und genieße. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt und einfach. Es zeigt typisch Kubrick, bitte sehr. Es gibt in diesem Film eine Szene, da ruft Peter Sellers als US-Präsident beim russischen Präsidenten an. Ja, klar. Ja. Und versucht ihm quasi die Szene zu erklären, also die Sachlage zu erklären. Und er ist besoffen, ne? Und ja, er hat so, glaube ich, eine Alde im Bett. Also, beziehungsweise er hält ihn gerade also von der, ab, um zum Schuss. Der amerikanische ist natürlich sehr so, ja, er sitzt hier gerade im War Room, genau. und er ist, man hört es nicht, ja. Und also, diese man weiß Szene, es nicht. Man sieht es nicht. Diese Szene ist komplett von vorne bis hinten Improvisation von Peter Sellers. Ja, Kubrick hat einfach nur draufgehalten, hat gesagt, hier, mach. Und es stand kein einziger Satz, den Peter Sellers in diesen 10 Minuten da irgendwie erzählt, super. Stand nicht im Drehbuch. Also wenn ich das auf dem Dreh mit dir mache, beschwerst du dich aber. Mach mal, Simon. Ja, da sind es ja auch nicht die entsprechenden Begebenheiten und man hat nicht das Vertrauen in die Regie. Und ich bin nicht Kubrick. Nein, das ist, ja. Ey, ganz ehrlich, wenn man, unscheiß, wenn man den ganzen Tag in diesem War Room als Schauspieler rumhängt und dann, weißt du, und dann hat man einen ruhigen Moment, fühlt sich wohl, hat gerade vielleicht zusammen einen coolen Moment gehabt und sagt, ey, komm, wir nehmen das jetzt auf als Beispiel, ich weiß nicht, ob es so läuft, dann ist das auch geil, dann kann man da auch, glaube ich, mehr leisten. Wie bei Game One teilweise einfach 30 Minuten aufbaut, um dann kurz 2 Minuten was aufzunehmen und man dann aber schon weiter muss, weil wir sind ja eh schon eine Stunde zu spät. Eben. Dann bleibt eben manchmal für die kleinen schauspielerischen Feinheiten keine Zeit. Leider nicht, aber wir hätten noch nicht mal 10 Minuten in Realzeit gehabt zum Drehen. Das sind Sachen, mit denen wir noch zu kämpfen haben. Kubrick. Ein Merkmal von Kubrick, wie er Filme gedreht hat, er hat sich irgendwann natürlich den Kredit verdient, sich so viel Zeit zu nehmen, wie er gebraucht. Ich habe es ja schon gesagt, die Sachen, dass er so Szenen einfach dreht und einfach Neuinterpretationen, sich Sachen anbieten lässt von Schauspielern und erst die Szene finden muss. Er hat den Luxus, er hat ihn sich selber sozusagen aufgebaut, das machen zu können. Dadurch dauern seine Drehs auch lange. Ich glaube, Eyes Wide Shut hat irgendwie fast 2 Jahre gedauert, diesen Film zu drehen. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Spoiler, so, ich hab's gesagt. Du hast den Podcast gespoilert jetzt gerade. Nein, aber rein von der Dauer her, aber er macht es trotzdem effizient und konsequent sozusagen, dass er jetzt nicht die Kosten auseinanderblähen. Also dass er kann sich's erlauben, so lange zu machen. Es wird nicht extra teurer, aber er weiß eben, das ist wichtig, um den Film gut zu machen. Und wenn es bei Peter Sellers so eine Szene ist, die dann so gut geworden ist, von Horner bis hinten wirklich improvisiert ist, er weiß, was für eine Art Schauspieler Peter Sellers ist, er weiß, wie ihn dazu bringen konnte und er hat das rausbekommen, was er wollte. Ey, und er hat wirklich so geile Sachen, ey, da gibt es so denkwürdige Sprüche, das ist, also ich meine, alle dieses Dimitri, ja. Ja, das ganze Gespräch ist super, du hast einfach nur man könnte es jetzt einfach hier rezitieren oder ähnliches, obwohl es keiner von uns wahrscheinlich hinkriegen würde. Aber es ist von den Leuten, ich habe den Film gut, damals fein, geguckt, fein. Fand ich, ja, okay, du kannst gleich versuchen, überleg dir schon mal was. Aber wenn ich habe den zum Beispiel Jay, kannte den nicht, ja, unser Haus- und Hof-Animator hier bei Game One. Jay kannte ihn nicht, habe ich ihm gegeben aus meiner Collection so und er hat dann auch am nächsten Tag direkt so diesen Dialog, der eigentlich ein Monolog ist, zitiert, ja, und es war so geil. Das hat ihn total beeindruckt und das fand er auch super. Er ist auch ein großer Fan seitdem von dem Film. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Kann man echt nur empfehlen. Wer den noch nicht kennt, das, man denkt, ich habe den lange auch gemieden, weil ich mich von Schwarz-Weiß-Film, du meinst jetzt hier mit Der Mann im Mond oder was? Nein. Nee, das ist was anderes. Ronald Reagan soll bei Amtsantritt im Weißen Haus durchs Weiße Haus marschiert sein und dann irgendeinen der Leute da, der Angestellten gefragt haben, ah ja, und wo ist jetzt hier der War Room? Die Geschichte, ja, aber das ist einfach, das Erste, was ihn interessiert, wo kann ich hier nochmal Krieg führen? Wirklich okay, nochmal gemeint. Ja, sagen wir also, es ist Jahre später, ich meine, Kubrick stand unter Kritik damals dort, das Militär zu verunglimpfen, ne, indem er sie als wirklich ja auch, durchgeknallte Leute oder sowas dort präsentiert. Notfälle. Es kam später raus, die Personen, auf denen viele der Rollen dort basiert sind, waren tatsächlich dem realen Vorbild gar nicht mal so weit entfernt. Ne, die waren teilweise wirklich so durchgeknallt und sich selbstsicher und ja, es war natürlich überspitzt nochmal dargestellt. Guck aber dir das doch mal teilweise nicht heute, jetzt aktuell an, aber so, ja, also Irakkrieg oder wie da teilweise, wie du merkst, dass manche Politiker wirklich scharf drauf sind, Krieg zu führen. Ja, also absolut. Einfach Bock haben, Krieg zu führen, du verstehst es gar nicht. Das ist ja nichts anderes, als was hier überspitzt natürlich dargestellt wird. Und warum? Nee. Und warum? Weil sie nicht selbst zum Schluss kommen. Für den Kick, für den Augenblick. Das Kubrick hat's erkannt. Es müsste nur mehr gebonert werden. Der letzte Akt von Strangelove ist ein ununterbrochenes Vorspiel. Also beziehungsweise ein ständig unterbrochenes Vorspiel. Der George, letzte Akt, in dem die Bombe quasi transportiert wird, ja, zu ihrem Endziel. Der George C. Scott wird vom Bumsen abgehalten. Das ist tatsächlich wahr. Ja, er wird ja schnell herbeigeholt. Der russische Präsident wird vom Bumsen abgehalten irgendwie und noch irgendein Ding ist dabei. Ja, und ich meine, ja, und der General schickt seine Bomben los, weil er nach dem Orgasmus mit der innerlichen Leere nicht klarkommt. Ja, ich meine, bitte. Ja. Ja, ja, klar, und auch denkt, es geht doch der ja, genau, weil du hast es gerade zusammengefasst, aber er hat ja diese krude Theorie, ja, so, dass durch das Trinkwasser die Energie aus dem Amerikaner entzogen wird. Von den Russen, ja. Also von den Russen. Kompletter Wahnsinn. Aber im Kontext des Films passt das alles irgendwie. Es ist am Ende, also ich meine, ich finde so geil, wie der Texaner am Ende auf der Bombe runterreitet. Das hat genauso wie das Gespräch zwischen dem Präsidenten, dem amerikanischen und dem russischen, hat das so Ikonencharakter, ja, manche Szenen. Du kennst es so. Also tausendfach parodiert. Bam, und das geht ja einfach direkt genau ins Ziel. Tausendfach parodiert. Ja. Wie oft, bei welchem Spiel war es, wo der Typ am Anfang von dem, was war es? Es gibt auch ein berühmtes Spiel. Danger Freak? Nein. Am Anfang. Ich weiß, dass Clockwork Orange parodiert wird, ja, in Conker. Genau die Bombenszene gibt es in einem ziemlich alten Spiel, das weiß ich. Wo einer auf einer Bombe. Ja gut, das ist ja auch klar irgendwie. Also ja. Ich schaue mir das mal nachher an, vielleicht finde ich da noch was. Ja, ja, aber das humagiert sich von alleine. Ja. In Spielen, in Filmen, du kennst die Szene fast schon eher unter jüngeren Leuten als im Film fast schon. Ja. Wahrscheinlich. Also die Szene, ja, hat man zigtausendfach gesehen. Ja. Und, unter anderem bei Game One, ne, wo ich sie nämlich immer wieder, es hat Unscheiß, you can fight, irgendwie, ich glaube es ist you can't fight in the war room. Nee, ja, ja. You can't fight in here, this is a war room. Genau, genau. Super gut. Super gute Minimatzen, der ganze Film besteht eigentlich aus Minimatzen teilweise. Also achtet mal drauf, haben wir schon sehr oft bei Game One. Mein Band ist gerissen. Wo war das nochmal, verdammt? Als der Mandrake auf der Couch vor dem Dings liegt, er bittet ihn darum, irgendwie, der Ripper bittet ihn darum, ihm irgendwie den Munitionsgürtel irgendwie anzureichen, während er mit dem MG auf die Soldaten ballert, die sein Vor angreifen. Und er meint, er kann nicht, sein Band ist gerissen, weil er doch irgendwie ein Holzbein hat. Meine Schnur ist gerissen, genau. Also er ist gerade, muss man sagen, auch jetzt nicht wirklich subtil, was den Dr. Strangelove zum Beispiel und seine Liebe zu deutscher Historie angeht. Also so, ich meine, er ist schon teilweise auch Holzhammer, aber ich finde das auch gut. Das passt. Ich finde es eigentlich gar nicht in diesen Wahnsinn. Ich finde naja, er salutiert es, ja dann ist, da und macht extrem den Gruß und all das. Es ist extrem überzeichnet. Ja, ich kann wieder gehen. Das meine ich. Es ist, die tun alle so, als ob keiner mitkriegt, dass sie offensichtlich sehr begeistert ist davon. Ja, und das finde ich halt ein bisschen. Aber setz einmal dagegen, es ist eben, diese speziellen Charaktere sind überzeichnet, aber im Film, in dem Kontext, wie sie funktionieren, genau, sind die eben Leuten. In einem, stell dir wirklich vor, das wären die Leute, von denen dein Weiterleben abhängt. Hängen, ja, ne, die dann einen Krieg starten können. Es braucht zwei, drei solche Personen, zack, und wir sind alle Schutt und Asche jetzt hier. Ne? Und es ist nicht weit entfernt von der Menschennatur. Und ich finde aber, dass der amerikanische Präsident zum Beispiel eigentlich ziemlich gut wegkommt. Er ist auf jeden Fall jetzt einer der, findest du nicht, also so in dem Gespräch mal mit dem Russen und so. Er ist ein unfähiger Windhund. Also. Naja, ja, aber er hat keine wirklich bösen Absichten. Er hat eigentlich nur irgendwie keinen Bock, oder? Unterzugehen. Guck mal, wie er sich da versucht. Können Sie sich noch erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass es eventuell mal passieren könnte, dass eine unserer Atombomben losgeht? Ja, aber glaubst du denn nicht, dass die drüber gesprochen haben in echt? Natürlich haben die in echt drüber. Was machen wir eigentlich, wenn die Dinger losgehen? Ja, pass auf, dann gehen wir in den Bunker da unten. Genau. Ja, ja, also aber jetzt erstmal Bingo. Ja, da kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Frühwarnsystem, we come to it. Genau, durch die Frühwarnsysteme erfährst du das doch eine Stunde vorher. Oder, naja, 10 Minuten vielleicht. 5 Minuten? Wie schnell sind die mittlerweile? Ja, also wenn es wie bei Bush ist, bleibt erstmal 7 Minuten sitzen und liest Kinderbücher. Ja, genau. Und dann ist es zu spät. Und wo willst du jetzt in der Stunde hin? Ich habe einen dicken Keller. Und da gehe ich hin und da lebe ich dann. Ja. Müsst du noch was zu Dr. Lessam sagen? Ich würde oder? So viel gerne noch sagen. Ich könnte auch Stunden eigentlich weiter ich zuhören. Ich würde echt noch so viel sagen. Ja. Ey, allein die Entstehungsgeschichte des B-52-Bombers. Stimmt, die haben wir gar nicht angesprochen. Ja. Ne? Simon, du hast es erwähnt, einfach wo Kubrick hat nicht nur eben Bücher über die Thematik gelesen. Es zeigt einfach, mit welcher Akribie er, wenn er sich einem Thema versteift hat, dass er wirklich alles gelesen, alles gesammelt, alles kategorisch gemacht hat, wenn wir über Napoleon später sprechen. Dem kannst du da nicht vormachen. Der weiß mehr als du als Schauspieler, als Kameramann, als alles. Und ich meine, als der Film rausgekommen ist, das US-Militär ist zu ihm gekommen und hat dann erstmal nachgeforscht, wo überhaupt die Pläne des B-52-Bombers und so weiter. Das FBI war da übrigens. Die wollten wissen, woher sie irgendwie das Cockpit haben. Würde ich auch wissen wollen. Das Ding ist, dieses Cockpit, beziehungsweise das ganze Innenleben von dem Bomber, hat er nur anhand eines Buchcovers nachgebaut. Ja? Ja. Mit Hilfe des Typen, der das Buch geschrieben hat. Ja. Ja? Was das FBI scheinbar so interessant fand, mal kurz eben vorbeizukommen. Ist ja möglichst nah an die Realität geworden. Er hat sich aber 2001 im Grunde umgedreht, nicht wiederholt, sondern umgedreht, weil er Sachen auch in 2001 verwendet hat, die später wirklich als Gedankenbeispiele genommen wurden, um zu sagen, ey, so könnte man im Weltraum leben. Kubrick hat im Grunde halt Sachen schon vorweggedacht, oder? Ich habe das zumindest erfahren. Ich weiß, wir können noch sehr, sehr viel über Dr. Strangelove dementsprechend sprechen. Aber eine Sache noch, und dann gehen wir zu 2001. Nochmal so, was auch jetzt Kubrick damals schon mit auf den Weg gegeben hat, ja, was bei späteren Filmen mal wieder so als das geile Ding irgendwie verkauft worden ist. Während dem Film zeigt er den Angriff auf das Fort von General Ripper. Mhm. Und da zeigt er schon, und das waren wirklich keine Archivaufnahmen oder so, also es waren, glaube ich, zum Teil Archivaufnahmen, aber er hat es auch selbst gefilmt, Aufnahmen von den Soldaten, die dieses Fort angreifen. Und wenn man sich jetzt diesen Film nochmal angucken sollte, vielleicht weil man jetzt Bock drauf bekommen hat oder ihn sowieso noch nicht gesehen hat, achte mal drauf, er bleibt stets in der Perspektive der Soldaten. Was später ja Steven Spielberg bei James Ryan quasi ebenfalls praktiziert hat. Zitiert, weiß man nicht, aber ich will nur mal wieder sagen, was er da auch mit auf den Weg gegeben hat, weil das war bis dato noch nicht so wirklich üblich, dass man genau so filmt, ja, und dass es dann wirklich auch mit dem entsprechenden Realismus rüberkommt, wie es dann natürlich bei Steven Spielberg nochmal ums zigfache potenziert wurde mit all den Effekten und Aufwand, den er da betrieben hat, ja. Aber nur so als kleine. Man sieht, ihr habt schon gesagt, ihr könnt stundenlang über den Film reden und der hat einfach so viel geboten dort, dass in den Jahren, der ist mittlerweile, wann war er jetzt 65 rausgekommen? 64 rausgekommen. Das heißt, wir haben einen Film, der jetzt bald 46 Jahre alt ist. Ne? Ja, 70. Da lässt sich von meinen Augen nicht verwöhnen. So denke ich immer nach. 48 Jahre. Fast 50 Jahre alter Film. Und dass man heute noch darüber ohne Ende reden kann, sieht man einfach, was für einen Impact dieser Film auf jeden Fall gehabt hat. Und auf wie vielen Ebenen er funktioniert. Ja, natürlich. Er bedient diesen einfachen Humor, wie Simon schon gesagt hat, irgendwie. Aber er hat auch. Ach ja, weil ich der Typ für den einfachen Humor bin, oder was? Ja, Hauen und Pappe, dein Credo. Das war Trans-Credo. Ja. Trant meinte Game One ist eigentlich nur Hauen und Pappe. Und du hast das bei machen TM dahinter und nennen alles. Im Interview gesagt. Ja, es ist ja auch. Und du hast es, glaube ich, auch bei der FHM im Interview gesagt. Das ist eine Hommage an Trant. Ja, wie Tarantino und Kubrick. Ja, aber die Hommage bezahlt nicht die Miete. Ja, Hommage bezahlt keine Miete. Lieber Tantiem als... Nur noch zwei Sachen, die ich gelesen habe. Gerade die wusste ich vorher nicht. Aber ich finde die super interessant. Deswegen, James Earl Jones hatte seinen ersten Auftritt überhaupt in diesem Film. Als der Dings-Bordschütze. Das ist nicht so interessant. Achtung, es sollte am Ende eigentlich noch eine Tortenschlacht in der Kommando. Ja, die berühmteste entfernte Delete-Scene der Filmgeschichte. Du weißt das schon? Ja. Okay. Die nur rausgeflogen ist. Du wusstest nicht, oder Gregor? Genau. Die Tortenschlacht? Die wurde sogar gedreht, das macht sie halt so interessant. Wie gesagt, mehrere Tage. Als Kind, die haben mehrere Tage eine Tortenschlacht gedreht. Ey, das ist der Hammer, oder? Game One, weil du gerade sagst, sowas gibt's bei Game One nicht, ja, das auch nicht. Die haben halt immer wieder neue Torten mit Schaumstoff-Scheiße irgendwie aufgefüllt und haben sich dann gegenseitig befetzt. Und Kubrick hat das Ganze am Ende nur rausgenommen, weil er gesagt hat, die Figuren, die fühlen sich zu gut dabei. Also, die haben zu viel Spaß. Er hat gemeint, es kann nicht lustig sein, anderen Leuten damit zuzusehen, wie sie Spaß haben. Boah, das ist das muss ich jetzt erstmal verstehen. Ja, okay, nee, die hätten es hassen müssen. Es ist das Ende der Welt, ne? Also wir reden vom Ende der Welt und die haben da wirklich sichtlichen Spaß, wie sie sich gegenseitig Torten um die Ohren fetzt. Ja, aber es macht doch auch Spaß, sich toll. Also, ja, warum macht man sonst? Ich glaube, als Zuschauer wäre es wahrscheinlich wesentlich lustiger, wenn die das Bier ernst sozusagen machen würden und ja, aber, da den Spaß nicht. Entschuldigung, ich weiß, wenn es mir ernst machen würde. Nein, ich wollte, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das eine Bombe, auf einer Bombe zu reiten, ist vielleicht nicht mit dem Äquivalent von jemand eine Torte ins Gesicht machen, weil es sind zwei Aktionen, die ich nicht unbedingt mit dem gleichen Spaßfaktor verbinden will. Also ich weiß den Namen nicht, der Texaner hat sichtlichen Spaß. Ich meine, der jubelt und ist freudig, freut sich darauf. Ja, ist das einfach, ey, geil, das ist das Allergeilste, was ich jetzt noch machen kann. Das ist Ende der Welt, super. Genau, ich meine, das ist keine typische Situation, das Ende der Welt einzuleiten. Deshalb passt es da wieder, dass er unglaublich viel Spaß daran hat. Gegenüber, wenn ich jemandem eine Torte ins Gesicht schmeiße, kann ich anders als diabolisch zu grinsen eigentlich. Ja, ja, und irgendwo finde ich ja auch witzig. Aber es ist eine interessante Begründung, sowas rauszunehmen. Er hätte ja sagen können, das passt nicht und damit ist gut. Der Slim Pickens, der Bomberpilot, soweit ich mich erinnern kann, stürzt er sich ja nicht freiwillig mit der Bombe runter, sondern er versucht sie loszuheißen und dann sitzt er drauf. Und dann sitzt er halt leider okay, drauf was soll und ich akzeptiert machen? Quasi sein Schicksal. Beziehungsweise okay. Ja, aber was ich meine ist genau, diesen sichtlichen Spaß am Ende, als er merkt, er kann nicht weg, aber für ihn ist es ja klar das Ende, aber dann hat er doch Spaß. Die Tortenschlacht ist doch dann auch... Aber ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war, auf der Bombe da runter zu reiten. In dem Moment ist er dann ja, hat er ja Spaß dabei. Die Tortenschlacht kommt ja auch nicht am Anfang wahrscheinlich, sondern am Ende, wenn klar ist, ey, wir haben ja hier dieses Buffet und es ist Ende der Welt, also können wir auch noch ein bisschen Tortenschlacht machen. Was du meinst. Es entsteht irgendwie aus hier George C. Scott, der Turchinson. Turchinson, glaube ich, heißt er. Ja. Der sich da wieder mit dem russischen Botschafter, wie er schon die ganze Zeit zuvor irgendwie fetzt, da kulminiert quasi der Konflikt zwischen ihm und dem und dann knallt er dem einen halt eine Torte ab. Und dann fängt's an wahrscheinlich. Und dann geht's los halt, ja. Und dann schnappen die sich halt das ganze Buffet, was da rumsteht. Okay, das könnte auch in der Mitte vom Film sein eigentlich. Und dann wäre es eigentlich noch lustiger, wenn man danach so überall liegt noch der Matsch und alle versuchen so, Leute, wir müssen jetzt wieder weiterarbeiten. Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, war es wirklich am Ende halt im Angesicht des Weltuntergangs. Und er meinte halt, also Kubrick fand es halt ein bisschen merkwürdig, dass sie im Angesicht des Weltuntergangs nochmal Spaß haben. So. Also ich finde es okay, wenn sie weg ist. Ich finde die Begründung einfach nur interessant. Okay, gut. Aber die Kinowelt ist um einen Mythos reicher. Also dementsprechend. Ja. An Mythen hatte Kubrick auf jeden Fall mehrere Sachen. Er plante wirklich auch eine Fortsetzung, gell? Ja, Tatsache. Ja. In den 90ern eine Fortsetzung von Dr. Strangelove, die er aber nur produzieren wollte. Also so wie in der AI. Ja, aber das ist strange. Also natürlich, wenn eins Kubrick nie gemacht hat. Terry Gilliam sollte Regie führen. Also das wäre schon eine interessante Kombo gewesen. Hätte ich gerne weitergegeben. Wenn Kubrick dann Sequels gedreht hätte, Lolita 2 jetzt noch jünger. Jetzt? Okay. Ja, stimmt schon. Aber letzten Endes ist es nicht das so. Wenn es jemand gemacht hätte wie Terry Gilliam, dann ist auf jeden Fall einer, der es, glaube ich, fast schon adäquat hätte verfilmen können. Jetzt macht 12 Monkeys schon mal wieder ein ganz anderes. Ein bisschen, ne? Ja. Das hat schon ein bisschen was. Das stimmt. Ja. Okay, also 1965 war Dr. Strangelove gewesen. Daniel, du hast ihn als deinen liebsten Kubrick-Film bezeichnet. Jetzt kommen wir zu einem Film, 1968 erschien. Kubrick-Film. Mein erster, den ich bewusst auch als, wenn ich weit zurückdenke, glaube ich, das ist wirklich der, den ich als erster Kubrick-Film im Kopf habe, den ich gesehen habe. Und ich bin riesiger Science-Fiction-Fan. Ich liebe Science-Fiction. Und vor allem auch in der Art, ich mag zwar Star Wars, ich finde das Popcorn-Kinder und so weiter da echt nett, aber ich mag doch schon mehr, wenn es Science-Fiction-mäßig auch in andere Richtungen geht. Ich bin sehr, sehr großer Star-Trek-Fan, habe hier alles rumstehen an DVDs und guck ins Regal, siehst du dann alle Staffeln von Next Generation, Deep Space Nine und dahinter noch die Originalserie dahinter. Und ich zähle 12 Kisten. Ja, ja, ja, es sind eigentlich 14, aber die anderen sind noch da hinten, die zwei Staffeln, jeweils 7 Staffeln von denen. Und dieser Film, der 68 von Kubrick gekommen ist, ist ein Film, der ich als Kind fand ich ihn ein bisschen schwierig zu gucken. Ja, weil es eben ein doch, nennen wir es mal gemächliches Tempo vor sich gibt, aber trotzdem nicht, trotz der ganzen Action und allem drumherum, was man als Kind gerne und so weiter schaut, hat er trotzdem einen sehr, sehr tiefen Eindruck auf mich hinterlassen, weil ich habe im Nachhinein nicht gedacht, dass es ein Film von 1968 ist, weil er so modern und so fortschrittlich wirkt. Daran hat sich wie bei Star Wars oder so vieles orientiert, einfach was danach kam, wie so Sachen auszusehen haben im Weltraum. Also, der Film 2001. Ja, 2001 Space Odyssey. Wie hieß er nochmal? Und es ist echt eine Odyssee. Wie hieß er nochmal auf Deutsch der Untertitel? Das Jahr. Nee. Das heißt. heißt, ne, wobei... Odyssee im Weltraum. Odyssee im Weltraum, okay, 2010 war das Jahr, an dem wir Kontakt aufnahmen, darüber reden wir hier aber nicht. Wir erwähnen es einmal kurz, wenn wir dann einmal durchsehen. 2001 vielleicht an der Stelle, wo er gekommen ist, der wichtigste und einflussreichste Science-Fiction-Film und heute auch immer noch, du hast es vorhin kurz erwähnt, Simon, wie dort die Zukunft porträtiert wurde, wie Kubrick mit Sachen, im Gegensatz zu Dr. Strangelove, konnte sich natürlich nicht informieren, wie sieht's denn hier gerade aktuell aus? Es ist Kubricks Terminator sozusagen, meiner Ansicht nach. Naja, du hast das ikonische Auge, das rote, du hast, ich würde sagen Kubricks Terminator 2 vielleicht, nicht 1. Der lief übrigens vor kurzem. Gestern. Wie fürchterlich Schwarzenegger aussieht, diese Augenszene. Ey, vor allem, ich habe gestern zum ersten Mal gedacht, warum Schwarzenegger plötzlich diese beschissene Stoppelhaar, diese Igelfrisur hat. Ja, als Kyle Reese... bei Terminator 1 meinst du? Ja. Ich hab's gestern... Achso, der Plastikkopf oder was? Nee, er hat doch richtig lange Haare und Scheitel. Und dann aber ist er doch in dieser Tech-Noir-Bar und versucht Sarah Connor abzuballern. Ja. Und der Reese ballert ihm aus dem Fenster. Tolle und dann fliehen sie. Und dann schießt der Reese irgendwie auf so einen Tank. Ja, von irgendeinem Auto. Und dann geht ein Feuerball los und dann stürzt... Versenkt es ihm die Haare. Aber findet ihr nicht auch, dass der gerade... Entschuldigung, wir müssen das kurz ausdiskutieren. Kurz, bitte, In Terminator 1 unglaublich komisch aussieht. Schwarzenegger, der hat hier so komische Wülste über den Augen. Und der sieht aus, als ob der diese Pappmaschee-Maske, die er in der Augenszene quasi, die er quasi ihn ersetzt, als ob der die ganze Zeit trägt. Wie so ein Hut. Ich verstehe das nicht. Achtet mal drauf, der wirkt, ob der so wirken soll wie Data in Star Trek, dass sie ihn so geschminkt haben, dass er ein bisschen künstlich wirkt. Aber das widerspricht ja der Idee, dass ein Terminator aussehen soll wie ein Mensch. Ja gut, aber spätestens nachdem er mit 50 dann ist Schüssen wurscht. Aus dem Schrotgewehr ich meine den Anfang, wenn er noch normal läuft, rumläuft, da sieht der komisch aus. Guckt's euch, du hast doch gerade... Normal? Nein, okay, wenn er als Mensch rumläuft. Wo er nur nicht kaputt geschossen ist, natürlich, meine ich. Da finde ich, sieht er nochmal aus. Guck dir das mal an, der hat Leute, schon Leute, später sieht er echt viel schlimmer aus. Ja, wir checken ja, das. Ja, natürlich, später, aber er sieht schon als echter Schwarzenegger unnatürlich aus in dem Film. Achte mal drauf. Wir checken das später auf jeden Fall nochmal aus. Ich wette darauf, der hat so schlimme Augenwülste vorne, weil er sich voll geboxt hat oder weil das schon seine Maske war. Entschuldigung. Wahrscheinlich. War, finde ich, unglaublich wichtig. Ja, wir sollten mal einen Schwarzenegger-Cast machen. Ach, haben wir schon. Ja, war ich da eingeladen? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht, aber Daniel hat schon alles aus seinem Buch hat er vorgelesen. Na gut, wo waren wir eigentlich? Aus dem Schwarzenegger-Buch. Also, lass mich einmal kurz zusammenfassen. 2001. Ihr beide hattet es schon mal ausgeführt. Kubrick hat speziell bei 2001, war das wieder ein sehr gutes Beispiel, nicht die klassische Erzählstruktur eines Filmes oder einer Geschichte dort benutzt, weil das ist wieder ein Film, der, glaube ich, diesmal in 5 unterschiedlichen Teilen, glaube ich, aufgeteilt war, wenn du den im Grunde zusammen... Naja, eigentlich sind nur drei. Eigentlich sind es 2, aber der Film wechselt teilweise die komplette Narrative zu anderen Personen, anderen Haupt... Also du hast nicht nur den einen klassischen Hauptdarsteller, den du in der ersten und in der letzten Szene des Films sozusagen siehst, sondern du hast eine Geschichte, die umspannt Millionen von Jahren eigentlich. Sie beginnt, sehr, sehr ungewöhnlich für einen Film, der eigentlich ein Science-Fiction-Film sein soll, in tiefster Urzeit, zu der Zeit, in der Steinzeit. Bei Adam und Eva sprichwörtlich. Kubrick kann nicht weiter zurück, also nicht weiter, es ist nicht wirklich Adam und Eva, aber ich meine, er fängt da wirklich, wie wenn so der Opa die Geschichte erzählt. Ja, lass mich mal ganz kurz vorne anfängt. Es waren diese Affen. Oder? Ja. Adam und Eva waren für dich Affen? Nein, Gott, jetzt kommen noch die religiösen Leute hier dazu. Konzentration! Da sind die Affen und die springen um den Monolithen rum. Ja, das ist schon mal ein sehr kruder Weg, um eine Story anzufangen, die eigentlich gar nichts oder doch dann wieder auf Umwegen damit zu tun hat. Also dieser ganze Vorlauf, den du dort siehst, der Film fängt eben an als quasi Steinzeitfilm. Also Filme, die sich mit der Steinzeit auseinandergesetzt haben, aus den Jahren dort kennt, die waren ja eher wirklich B-Movie-Trash. Ich denke da... als die Frauen noch Schwänze hatten. Das meine ich. Ja. Den kriege ich auch noch, Sophie Loren, nee, oder wer war das? Das war Gina Dolobrigida? Sophie Loren. Hm? War sie es, Sophie Loren? Aber auch gar nicht ich hätte Senta Berger gesagt. Senta Berger, ich weiß es nicht mehr. Knackige... aber gut, es gab ja noch, am Anfang war das heute Feuer. Heute wäre es Megan Fox. Aber war am Anfang war das Feuer, war das vorher? Oder das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war einige später gewesen. Auf jeden Fall die Darstellung, wie so eine Steinzeit mit Steinzeitmenschen, mit Schauspielern, die Steinzeitmenschen darstellen, die einfach da mehr wie Tiere wirken, ne, als richtige Menschen, die gut situiert mit irgendwelchen Fellen dort herumlaufen. Die Darstellung war schon gleich ein Brett am Anfang direkt, weil so eine Art Interpretation hat eigentlich, glaube ich, noch niemand in der Form dort gesehen. Und was als Film von den Anbeginn der Zeit dann so quasi anfängt, geht weiter in diese mystische Nummer. Du hast gesagt, die Szene, wo die Affen um den Monolithen herumtanzen. Was ja erst nochmal ein bisschen dauert. Genau. Der Film, ja, okay, ja. Genau, der Film nimmt sich seine Zeit und sagt sozusagen aus, hey, ihr seht hier die Anfänge der Gesellschaft, ja, die Anfänge der Zivilisation. Und diese Steinzeitmenschen leben dort ihr Leben sozusagen, bekriegen sich, töten sich gegenseitig, alles drum und dran. Und mittendrin ist dort, wie kommen die nochmal in der, wann wird der Monolith das erste Mal angeführt? Ich glaube, die entdecken ihn dort, oder wie war das? Der steht irgendwann mittendrin, der steht einfach genau bei ihrer Futterstelle und sonst irgendwas. Genau, und ganz kurz zur Interpretation, nur ist eine Frage von mir. Der steht doch für den Erkenntnis, die Erkenntnis. War. Die quasi der Moment, in dem der Funke des heutigen Menschen also da, irgendwie genau, darauf, in die darauf, Welt kam, oder? Genau, darauf will ich hinaus. Also die Sache ist dieser, als Zuschauer weißt du nicht, was soll denn das bedeuten? Was wo sind wir da? Du siehst einfach dieser große, also wer nicht weiß, was ein Monolith ist, stellt euch eine PlayStation 2 vor, eine alte, ein bisschen in größer. Ja, genau. Ja. Da gab es auch damals dieses geile in Bild, Schwarz, wo, ja, die PS2 da stand. Genau, ihr müsst immer genug, ja, Münzen mit dabei haben, um die reinzuhören, damit ihr auf dem Mars mit der Bahn zur Pyramide fahren könnt. Darf ich kurz was ein... Bringst aber ganz schön viele Sachen durcheinander. Darf ich kurz ein bisschen was einschmeißen? Also, ein bisschen, bitte. Ja. 2001, ja. Ja. Ich habe 2001, habe ich mir damals aus der schon bereits hier mehrfach erwähnten Videothek, ja, in dem natürlich ich meinen Opa immer mitgenommen habe, doch Tantien von dir, ausgeliehen, nachdem ich natürlich Star Wars gesehen hatte. Oh. Ja, nachdem, aber pass auf, nicht, ja, nur Star Wars, nachdem ich auch Star Crash gesehen hatte. da hat man aber echt andere Vorstellungen. Nachdem ich auch Planet der Affen gesehen hatte, ja, und was weiß ich. Ja, ich meine, das war halt, und dann siehst du auf diesem Cover, siehst du ja nur die Raumstation, wo dieses Raumschiff reinfliegt. Mhm. Und das sah ja geil aus. Ja, also natürlich. Für mich als kleinen Bub, ja, cool, ey, Raumschiffe, oh, wenn es wieder ist wie Star Wars, will ich sehen, habe ich gerade Bock drauf, das ist mein Ding. Es ist wirklich nur ein Raumschiff und das dreht sich eigentlich, ja, mehr und, passiert nicht. Und dann lege ich diesen Film als kleiner Bub quasi ein, ja, und habe dann einen Science-Fiction-Film, von dem ich halt irgendwie Star Wars ähnliche Ausmaße erwarte, oder Kampf der Galaktika, oder Battlestar, oder der Star Trek, oder sonst irgendwas. Und dann fängt der Film mit Affen an. Verstehst du, was ich meine? Dauert eine Weile. Ja, und dauert eine Weile. Ja. Und dauert echt eine Weile. Er dauert echt eine Weile. Er ist relativ lang dort vorne. Ne? Im Kontext des Filmes braucht er diese Zeit, finde ich persönlich. Aber natürlich, wenn du als Kind jetzt Sternen also ich nicht nur schlafen, nicht einfach. Alt. Ich konnte es nicht, ja, ergreifen, was da passiert. Wenn du zu der Zeit, also Planet der Affen, kann man vielleicht dann zurechtkommen, dass da Affenwesen sozusagen dort sind. Und Star Trek 1 geht ja einen ähnlichen Ansatz dorthin, ja, the slow motion picture für viele auch bekannt. Bevor wir uns aber komplett hier dort verkaschen, also dieser Monolith steht dort und gibt quasi, wie Simon, du es ausgeführt hast, es wird so dargestellt, als ob dieser Monolith der Auslöser ist, um quasi den Funken, das klare Denken ein bisschen im Gehirn des Menschen auszulösen. Also es wird impliziert. Ja, es gibt keinen Film, wo man so viel drüber diskutieren kann, Meta-Ebenen reinbringen, ja, kann. Aber fest steht halt, den, nachdem ein Affenmensch das Ding berührt hat, beginnt er Knochen als Werkzeug zu benutzen. Mhm. Ja, so richtig als Werkzeug ist es nicht, eher so, dass er das Ding einfach nur mit dem Ding auf den Boden rumhaut, ja, und es dann wegwirft? Er macht was kaputt. Okay, na gut, okay. Ja, doch zu. Okay. Ja, ja, das, ja, Erste, was der Affe macht, was kaputt. Er macht was kaputt, aber ja, er merkt mit dem Gerät in der Hand. Und schon, genau, das Grund, also kann die andere Grundlage aller Zivilisation. Übernimmt er ja quasi Kontrolle von dem Stamm. Das fängt ja auch klar, hin, weil er kann die anderen kaputt machen und die denken, was macht er da? Eben, du, es wird alles vor allem ohne Dialoge erzählt. Ja, nur Geschrei und natürlich Geschrei und Bildsprache. Und diese unsagbar, oh, nervtötende Musik, ja. Also diese einfach immer weiter ansteigende Chor irgendwie, oder ja, ist es ein also Chor? Also sprach, ne? Ne? Zarathustra ist das, nein, was da passiert. Nein. Während er die Knochen als Waffe? Das ist die Szene, wo er hoch wird, da sind das, wir ja noch gar nicht. Da sind wir noch nicht. Oh, die geht doch gar nicht so lang, wie habt ihr denn jetzt schon wir kommen ja, das ist erst der Übergang die später. Die kriegen doch voll den Koller, die Affen, wenn der Monolith da steht. Ja. Und da läuft dieses Maus. Ach, das meinst du, diese ja. Ich spiele wahrscheinlich diesen Sound komplett unter den ganzen Podcast. Ja. Oh, bitte nicht. Ey, und das saugt so an der Substanz, dieser Chor. Ja. Wo gab's das denn noch? Das wird doch immer wieder gerne gemacht, dass so eine Musik, so ein Jaul oder so einem so richtig über längeren Zeitraum zermürbt. Das haben sicher mehr Leute noch gemacht. Wir haben vom Einsatz von Kubrick und Musik gesprochen. Da, 2001 ist eh gleich ein perfektes Beispiel. Das ist die Perfektion. Ja, aber das meine ich. Genau, das hat auch wieder viele Leute beeinflusst. Das meine ich echt damit. Wenn man das heute mal irgendwo sieht, also mir fällt jetzt nicht direkt vergleichbar ein, aber Magnolia, da ist doch irgendwie auch eine Szene, wo geht 20 Minuten Musik oder so, wo ein Track läuft. Ja. Der ist nur allerdings wesentlich leichter zu hören als das jetzt. Aber mit sowas fängt's an oder zumindest hat's inspiriert. Sowas. Und Zaratustra kommt dann mit dem... Kommt später. Ich war gerade eine Sekunde weg. Ich glaube, wenn wir das weiter auf dem Tempo ausführen, dann ist 2001, können wir es parallel laufen lassen. Ey, ohne Scheiß, sogar noch, wir sind dann brauchen länger noch als der Film. Lass mich einmal kurz Gas geben. Also, es wird impliziert, dieser Monolith, der von dem du nicht weißt, wo er herkommt, so, hat den Funken quasi zur Zivilisation gewählt, dass der Mensch einen Gedanken oder so ist, dass er klare Gedanken fassen kann, dass er das Heft in die Hand nimmt und du hast diesen ganz, ganz berühmten Übergang, wo der Steinzeitmensch mit dem Knochen herumhaut um den Monolithen, den in die Luft wirft und der quasi mit einem Schnitt sich zu den Klängen von Also sprach Zarathustra. Jeder kennt's, Ric Flair kommt rein mit der Robe, Also sprach Zarathustra. Ja, jeder. Jeder kennt's. Natürlich, Ric Flair. Könnte man direkt daran schneiden. Und der Knochen. alle meine Trainer sind jetzt wusch im Beitrag. Der Knochen fällt runter und verwandelt sich in eine Raumstation im Orbit der Erde. Es sollte eigentlich eine Bombe sein. Was, echt? Ja. Sollte eigentlich eine Bombe sein. Eine Startbombe also, dann, oder? Naja, halt so ein, oder beziehungsweise so ein Raketensilo quasi, der das dann. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, das Ding ist ja, er schmeißt quasi eine Waffe hoch. Also früher hat man. Ja, klar. Ich kriege eine Waffe. Das war der Gedanke. Das, am Anfang, also viele haben ja immer gesagt, der berühmteste Jumpcut der Filmgeschichte, so und so. Und wie man halt von dem rudimentären Werkzeug zu dem hochtechnologisierten Werkzeug geht, einmalig und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann später mal erfahren, es soll eigentlich eine Bombe sein. Es sollte am Anfang eine sein, ist dann aber keine geworden, weil es wird ja. Ich meine, es ist ja keine Bombe, genau, es ist ja die Raumstation, oder? Nee, es ist nicht die Raumstation, glaube ich. Nein, es ist... aber es ist so, die Menschheit ist im Weltraum angekommen. Es soll zeigen, dass wir sind jetzt nicht mehr in der Steinzeit. Wir sind sogar ganz weit weg von der Steinzeit. Das kam so heftig, irgendwie ich gedacht habe, was? Aber gut, jetzt gehen die Raumschiffe los. Genau, jetzt stimmt, geht's. Wir sind ja immer noch bei deinem kleinen Jungen, der sich denkt, what the fuck? Eben. Was gucke ich seit 20 Minuten? Eben. Lebe geht weiter, sozusagen. No. Wir sind jetzt bei der Mondstation. Genau, und von dort entwickelt sich der Film dann zu einer sehr kopflastigen, zerebralen, kann man fast schon sagen, Science-Fiction-Geschichte. Es sind keine Aliens, es ist kein Space. Wenn du sagst, nicht, da ist ein Monolith, dann hat den ja auch jemand dahin gemacht. Ich sage, es sind keine grünen Männchen in Untertassen, die kommen und kriegen mit den Menschen für... Ist ja auch kein Spielberg-Film. Eben, ja, und Leute dann auslöschen die ganze Zeit. Es ist ein Film, der sich um ein Mysterium dreht sozusagen. Ne? Wie ist er? Dr. Haywood, glaube ich, war es? Ja, ne? Dr. Haywood ist auf einem Ultra-Orbit-Flug irgendwo gerade vorhin. Ne? Okay, dann hast du recht, dann sind es doch mehr Teile. Sind es doch drei Teile. Ja, genau, weil du eben, du hast nicht einen klassischen Protagonisten. Also es ist nicht so, dass der Steinzeitmensch am Ende dann wieder auftaucht und sagt, hallo, da bin ich. Ja, also bei Wikipedia sind es vier Teile. Mein Geld ist bei der Masse, weißt du, von smarten Leuten. Folge doch mal dem Aufruf von hier, dem Random-Programmierer. Ich habe gespendet, kein Scheiß. Jetzt nervt es mich eher, weil dass die ständig Geld von mir wollen. Mit verschiedenen Gesichtern, die so am letzten kommt ein Hundebaby und dann auch dieser Hund braucht Geld von ihnen. Gespendet, wollte ich damit sagen. Ich habe gespendet. Habt ihr gespendet? Natürlich habe ich nicht gespendet. Die Hälfte deiner Podcast besteht wahrscheinlich aus... Nein. Nein, aber wir nutzen ja alle auch mal, um nachzulesen. Alle, um nachzuchecken, das ist eh alles nur... Kann man ruhig mal überlegen, da was zu spenden. So. Auf jeden Fall. Habe ich es gesagt. Also, wenn euch der Podcast gefällt, spendet an Wikipedia. Naja, das kauft ein T-Shirt. Nee, da hast du nichts davon. Da habe ich nichts davon, oder? Schickt uns einfach Geld und adressiert an uns drei. Die Sache ist, wir geben es vielleicht weiter an Wikipedia. Entschuldigung, Gregson will weiter. Ja, wir machen das natürlich. Vertraut uns. Wahrscheinlich Kubrick hat diesen Film schneller fertig gedreht, als wir diesen Film ausdiskutiert haben. Also auf dem Mond ist irgendetwas los. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber es stellt sich heraus, dort wurde ein Artefakt entdeckt. Und der Monolith. Dieses Artefakt ist besagter Monolith, den wir vor Jahrmillionen mit den ja, mit den Steinzeitmenschen dort gesehen haben. Und jene zeigt in die genaue oder in die Richtung eines gewissen Sternsystems. Ja, ist das so? Ja, der, also die fliegen ja quasi, der dritte Teil ist dann quasi jetzt die Mission, die versucht zu ergründen, was sie genau dort erwartet, was sie in der Richtung erwartet, in die der Monolith zeigt. Mhm. Ja, das ist quasi dann der dritte Part des Films, wo wir quasi uns dann der Geschichte von Astronaut Bowman. Bowman war es, ja. Bowman, Poole. Gespielt übrigens, was ich sehr interessant fand, Gary Lockwood, den Dr. Frank Poole dort gespielt, im Piloten von Star Trek hat er mitgespielt. Er war der ursprüngliche zweite Mann auf dem Schiff, der in der Folge No Man Has Gone Before zum Gottmenschen auftauchen von Kirk dann umgebracht wird, weil aber kein Mensch sollte. Wann war das? Vor dem Film, 1967 wie war es krass gewesen. Eigentlich, ja. Ja. Und ein Jahr danach hat er also zwei ikonische Science-Fiction-Rollen quasi dort gehabt. Bowman ist ja der Wichtigere schon. Ja, also in filmtechnischer Hinsicht muss man es auf jeden Fall. Als Star Trek-Fan hat es mich eben gewundert, ach tatsächlich, das war er ja. Habe ich jetzt nicht erwartet. Also die Mission wird als dritter Part sozusagen beleuchtet auf dem Weg dorthin. Und je näher es dorthin kommt, es läuft alles nicht exakt nach Plan, nennen wir es einfach mal so. Ne, in der Zukunft wird nicht nur alles von Menschen angesteuert, sondern so wie Kubrick das interpretiert hat, ist da auch eine künstliche KI mit im Board, eine künstliche Intelligenz, HAL 9000, die sozusagen viele der Funktionen des Schiffs mit übernimmt. Wie, ich meine, das ist mittlerweile ein Standard von Science-Fiction, oder? Nein, du hast völlig recht. Ja. Ich wollte dich auch nicht, ich habe nur gerade Daniel nochmal gezeigt, aber ja. Du weißt es ja eh schon, dass da auch wieder die Musik so ein Dröhnen eingesetzt wird und also so aber Sachen, ach, die er halt immer sehr gerne nicht, macht. Wir haben jetzt gar nicht über den Strauß-Walz gesprochen, ne? Über welchen? Ja, also, aber das ist auch so ein Ding, wir können auch nicht über jedes Musikstück, was er benutzt hat, sprechen, aber die haben alle auch irgendwo eine Bedeutung. Full Metal Jacket würden wir dann wahrscheinlich auch 4 Stunden also, reden. Also um das einmal anzuwenden, Kubrick hat sehr viel. Möchtest du fertig werden? Wollen wir Pause machen für dich, Gregson? Nein. Ich muss das durchkriegen. Dann kann ich ablassen davon. Wir wussten doch, worauf wir uns einlassen. Ich wusste, worauf wir uns einlassen. Ich habe, muss ich dazu sagen, schon, als wir um 5 drüber geredet haben, gesagt, dass ich schon mal 12 Uhr ansage. Wenn wir nicht drüber reden würden, wann wir über was geredet haben, würden wir viel schneller durch sein. Ja, aber Kubricks Einsatz von klassischer Musik. Klassischer Musik zu Weltraumszenen. Auch mittlerweile fast schon ein Standard-Ding, was in Science-Fiction-Filmen gemacht wird. Er hat's erfunden. Und egal, wo du irgendwie diese Musik hörst und irgendwas dreht sich langsam und wird irgendwo eingeführt oder irgendwie sowas zu diesen Klängen, du bringst automatisch diesen Film. Er ist sofort da, er ist sofort präsent. Und wie geil das ist. Das sind auch echt Szenen für die Ewigkeit. Ja, das kannst du immer wieder. Du weißt genau, okay, es ist aus diesem Film und es kommt immer wieder gut. Vielleicht gibt es auch irgendwo die eine oder andere billige Variante, aber das ist halt echt, wie sieht diese Synergie aus dieser Musik und dann diesen Modellen, die ja wirklich für die Zeit richtig geil aussehen und halt auch schon dieses Star Wars Niveau schon damals irgendwie auf. Es war fucking 68, der Film sieht nicht aus, als ob er im Jahr 68 gedreht wurde. Können wir jetzt direkt auch weitergehen, dieses ganze klassische Art Deco, was Kubrick da irgendwie, dieses Minimale und wirklich sehr Nüchterne, was da drin ist, das sah halt alles wirklich teuer aus, ohne viel zu zeigen. Denk auch dran, also wirklich, das ist das Jahr 68, ne, wie er Zukunft und Space und so weiter interpretiert hat, filmisch. 10, 15 Jahre vorher hattest du Flash Gordon und Gummimonster und das war Science Fiction, ja, Gummi Monster von Hess, und die, du siehst dort eine Sache, die so extrem weit ihrer Zeit voraus war, wurde, hat zwar die Anerkennung gefunden, ja, dann mit der Zeit, die es gefunden hat, aber es ist unglaublich, dass dieser Film, ich schlotter immer noch, wenn ich dran denke, das ist 1968, dass dieser Film, der einfach so von den Sachen, wie er was festgelegt hat, wie er fast prophetisch im Look, im Design, du kannst sagen, das könnte von Apple ausgestattet sein dort. Also. Ich muss gerade sagen, der hat die erste Apple-Launch der Geschichte irgendwie gezeigt mit seinem, am Anfang, wo der Typ hängt und... So, die erste Apple-Launch im Weltall wird genauso aussehen. Natürlich. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und ich möchte auch durch den... Es spielt übrigens im Jahr 99, das nur mal so nebenbei. Ah, das ist doch super. Also da hat Apple aber echt noch einiges nach. Die haben noch mal Apple. Einiges nachzuholen. Ja. Wo bleibt unser Raumschiff? Und Jesse, es wurde uns versprochen. Ich freu mich drauf, in fast 3 Jahren gibt es endlich die Hoverboards. Ne? 2015. Ja, Hoverboards würden mir auch schon reichen. Ich brauche gar keine Weltraumstation mit sich kreisenden, schwerkrafterzeugenden Ringen. Was übrigens... alles dreht sich im Film. Ja, es dreht sich. Es ist super geil, auch kameratechnisch wieder gemacht. Der Einsatz der Musik an der Stelle, wie dieses... und was ich toll finde, es ist die Szene, wo das Raumschiff eingeführt wird und man merkt, wie das Leben da organisiert ist. Es ist so künstlerisch, es sieht aber auch toll aus, es geht aber auch lange, es ist ziemlich mutig auch, das alles so laufen zu lassen. Er hat ein sehr, sehr, komplett den ganzen Film durch zähes Tempo, ja. Also. Ja, und das aber einfach knallhart durchzuziehen, das ist dem Zuschauer gegenüber auch halt sehr anspruchsvoll, aber es hält einen trotzdem bei der Stange. Es ist sehr merkwürdig. Und so sieht man das selten, also so auch heute nicht, also so in der Länge sowieso schon und dieser Epik. Auch die Kunstfilme von heute sind nicht mehr so. Ja, aber Kunstfilme am Ende, alles in Schwarz-Weiß und irgendjemand weint im Regen und eine Rose fällt runter. Ja, aber dann irgendwie hat das ja geil hingekriegt. Guck mal, dass diese Raumstation durchdacht war, logisch aufgebaut und sinnvoll gebaut war, sodass man sich danach wirklich noch dafür interessiert. Gleichzeitig die Kunst und durch diesen Sci-Fi-Aspekt auch noch so ein bisschen Kommerz, das muss man erstmal alles verbinden irgendwie. Das ist der Genius von jemandem wie Kubrick. Ich meine, wenn ich sage klassische Filmstrukturen, dass er sich nicht dran gehalten hat, es gibt einen guten Grund, warum es klassische Strukturen zum Geschichten erzählen gibt, zum Erzählen einer Geschichte, weil so kannst du wirklich jemanden als Zuschauer, jemanden, dem du deine Geschichte, deine Sache vermitteln willst, am besten abholen. Wenn jemand wie Kubrick dieses Format komplett ignoriert und aufrecht, aber trotzdem was daraus schafft, das eben eigentlich kontraproduktiv sein sollte, es trotzdem aber einen richtig reinziehen kann, und es muss ja auch nicht immer 1000% klappen, für viele ist 2001 eben ein gähnend langer Film. Ne? Sperrig. Und sperrig und lang zu... aber wer sich wirklich mit dem darauf einlassen kann, wenn er funktioniert, funktioniert er richtig, richtig gut. Ich finde, der Anfang und das Ende vor allen Dingen, so war es für mich zumindest, die ersten Male, wo ich den Film versucht habe, einmal im Ganzen zu gucken, funktionieren wirklich als so eine Art Filter, um die ganzen dummen Leute, nein, also Leute wie mich, Leute, die irgendwie nicht bereit sind, sich auf den Film auch wirklich einzulassen, schon mal ausfiltert, weil die vorher ausmachen. Oder halt spätestens dann, wenn es auf das letzte Viertel zugeht. Naja, aber jetzt hast du halt 1968 und der Film kommt ins Kino und kein Mensch weiß wirklich so genau, was ihn da erwartet. Es ist aber auch die 60er, wo alle Leute eh auf LSD sind und alles, und genau, was halluzinogen ist. Genau, deswegen war der Film auch erstmal so erfolgreich. Ja, ich sag ja, er war ja auch kommerziell erfolgreich, am Anfang und am Ende. Oder ist am Anfang nicht auch doch? Am Anfang sind doch auch so Farbspiele, oder irre ich mich jetzt? Fängt der anders an? Okay, am Ende geht's 10 Minuten lang so. The Dawn of Mankind. Okay, ich dachte gerade, dass da nochmal auch kurz was. Stell diesen klinischen, für heutige Verhältnisse, Apple-Look gegen den harten, rauen Steinzeit-Look vorne als Kontrast dagegen. So eine, da wurde echt viel mit Farben in der Steinzeit gespielt. Das hast du natürlich eher im Film selbst weniger gehabt, wo alles so klinisch und rein gewirkt hat. Aber das passt ja auch so gut. Also es ist wirklich ein geiles Design. Also es, wir können nicht drüber reden, alles ist, wir können wirklich sehr. Lass uns über Hell reden. Einsatz von Musik, Einsatz von Hell. Ne, ich meine, wie vor kurzem, ich hätte euch gern dabei gehabt, aber zeitlich der Storytelling-Podcast, den Wolf Christian und ich gemacht haben. Wir haben sehr ausführlich über Portal 2 und GLaDOS oder die Rolle von GLaDOS dort gesprochen. Eine künstliche KI als Antagonist. Die lustige Version von Hell. Die sich vom von Helferlein zu einem bösen Antagonisten entwickelt. Hell 9000 ist der Prototyp von alles. Ja? Der Red Ring of Death, alles basiert drauf. Sie hätte auch wirklich, ja, ohne Scheiß, hätte auch ein roter Ring sein können. Er ist seit Jahren mein Bildschirmhintergrund. Also nur das rote. Ja. Führ mal ein bisschen weiter aus. Ich muss mal was anderes kurz ausführen. Sollte übrigens Athene heißen, nach der griechischen Göttin der Weisheit. Hell war eigentlich gedacht, konzipiert als weibliche KI und sollte halt Athena heißen. Aber dann gibt's ja diesen, auch diese geile, legendäre Geschichte, dass Kubrick so ein bisschen Battle mit IBM hatte, weil sie ihm nicht irgendwie die Technik zur Verfügung gestellt haben, oder damit er so seine, sag ich mal, Sachen da irgendwie gestalten kann. Worauf Kubrick dann gedacht hat, okay, dann nicht doch jetzt mal Hell, Also nenne ich doch mal meinen durchgeknallten Roboter genau mit den drei Buchstaben, die im Alphabet nach den oder vor IBM kommen. Ach so, jeweils IBM, genau. HAL, okay, ja klar. Aber es gibt auch wieder von Arthur C. Clarke, dem Co-Autor von 2001, der hat das mal irgendwann widerlegt und hat gemeint, nee, das ist alles nur das Verschwörungstheorie. Ja, das ist halt einfach so, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie aus Versehen die Buchstaben vor IBM sind. Das ist alles nur, das hat schon einen eigenen Begriff irgendwie. Also da gab es eine Abkürzung für Hyper Central, bla bla bla. Ja, so, das gehe ich von aus. Also die, da denkt man sich dann halt was aus, was passt, ja. Klar, da denkt man sich aus, was passt, aber ich find's halt, es gibt, wo ist das? Es wird nicht auf der Doku gesagt, es wird, glaube ich, bei 2001, da gibt es nochmal eine Dokumentation drüber, eine extra Dokumentation, da wird es nochmal erwähnt. Und da behaupten sie, dass es einfach schon einfach der klassische Diss gegen IBM war, die sich da so ein bisschen gesträubt haben, ihre Technik zur Verfügung zu stellen, um 2001 zu realisieren. Ja, war eigentlich auch scheißegal. Ich meine, dieses Filmset, in der Bowman joggt, hat es auch so zu einem der berühmtesten Ausstattungsgegenstände der Filmgeschichte geschafft. So, auch ja. Da wieder zeigt sich halt, dass er wirklich ein Kameraprofi ist. Von vielleicht jetzt die Fotografengeschichte hat ihm dabei vielleicht nicht so viel geholfen, aber dass er sich schon so früh mit der Kamera an sich auch als Element befasst hat. Nur dann kommt man in dem Alter und in der Zeit auf die Idee, das auch so zu filmen halt und das zu realisieren, wofür jemand anders sagen würde, das ist zu teuer oder das können wir vergessen, das ist eine tolle Idee, aber wie soll das denn machbar sein? Ja, und er hat es geschafft, es ist ja das Set, das sich dreht ein, und es ja, ist nicht es ist, die Kamera. Genau, ja. Das kann man sich ja eigentlich denken, wenn man das heute sieht, weil das, wie hätte man es damals machen sollen, aber das ist was dafür, ne, das ist Theater. Also diese ganze, was da passiert, wie die Kamera fungiert, dieser One-Shot, das ist einfach richtig gut inszeniert. Es ist eine Aufführung mit der Musik, es passt alles, Wahnsinn. Bewegung, Kameraführung, wie alles zusammen. Wie oft die kotzen mussten hinter der Kulisse, weil sie irgendwie in diesem Kreisel den ganzen Tag rumrennen. Ihr seid durch mit HAL 9000? Ja, ja, wir haben noch nicht mal angefangen. Okay, er hat wieder angefangen mit dem Raumschiff. Okay, lass mich einfach an den Anfang werfen. Ihr wisst, wie der Name HAL zustande kommt. Das haben wir eben gerade geklärt. Das haben wir geklärt. Okay, ein Buchstabe zurück. Ein Nerd hast du weg, ja. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon erwähnt, dass Clark, der Co-Autor, dass der irgendwann gegrummelt hat, dass es doch nichts damit zu tun hat, sondern wirklich eine logische Bezeichnung dafür gibt. Ja, ich schließe mal das eine von dem anderen nicht aus. Vielleicht hat er mittlerweile auch mal einen IBM-Computer zu Hause stehen gehabt und wollte sich nicht verscherzen. Wahrscheinlich. Es passt so gut. Der hat, ich denke mal, wahrscheinlich dann auch Werbung in den 80ern, weil da hat IBM bestimmt auch gerne mal mit berühmten Cypher-Autoren geworben. Aber es gibt noch eine Doku, das ist jetzt nicht die, es gibt noch eine Doku, das habe ich Simon eben schon gesagt. Da wird es aber mal auch nochmal thematisiert. Da wird wirklich drauf nochmal Bezug genommen und die behaupten das. Dass es quasi schon eine direkte Anspielung gewesen sein sollte auf IBM, die Zusammenarbeit mit dem Film irgendwie untersagt hatten oder beziehungsweise verweigert hatten. Mhm. Ob stimmt oder nicht. Ich finde die auf jeden Fall Urban Legend sehr unterhaltsam und ein schöner Filmfact, mit dem man irgendwie mal... Das auf jeden Fall. Also ihr hattet im Grunde noch nicht angefangen, über HAL 9000 ja, nicht so wirklich. Dann dort zu sprechen. HAL 9000 als... auch wieder, wo quasi Computer sind böse oder sowas dort angehört. Das ist das Jahr 68. Computer an sich sind nicht das, was man heutzutage kennt. Da gab es eigentlich nicht den klassischen Homecomputer. Ne? Nee, also das war ein auch schon wieder, wie revolutionär eigentlich. Ich meine, guck mal, wir hatten ja jetzt hier im jetzt Umfeld... Jetzt hast du Siri. Ja, das ist ja, genau. Aber nee, nicht nur das. Wir hatten ja jetzt hier in der firmenintern im Umfeld hatten wir ja gerade groß das Cyberpunk-Thema. Ja. Maschinen, die sich gegen ihre Herren erheben. Ja, also... Es ist schon in gewisser Hinsicht irgendwie vergleichbar, beziehungsweise hat seine Parallelen, ne? Also. Ja, nee, absolut. Da sind viele, wenn man meint, Kubrick ist ein Innovator und tausendfach schon gesagt, eben ein Film, der weit seiner Zeit voraus gewesen ist. So weit. Alles, was du dort siehst, war teilweise 10 oder 20 Jahre von dem weg, wo sich andere Leute, was die als Basis benutzt haben und dann ihr Schaffenswerk dann zu machen. Es ist ja eine populäre These, dass Popkultur eigentlich immer auf anderer Popkultur sozusagen aufbaut. Alles, was du siehst, wo Leute Kunst oder irgendwelche Werke schaffen, sind inspiriert durch die Kunst anderer, ne, die dann eigen interpretiert werden. Und ich meine, wenn jemand wie Kubrick dann zwischendurch kommt und so viel innoviert mit jemandem wie Arthur C. Clarke, der ein wirklich vorausdenkender und bekannter und auch sehr, sehr erfahrener Science-Fiction-Autor ist und solche Konzepte erarbeitet, ne, und die beiden auf einer Wellenlänge arbeiten, das so zu ermitteln. Die KI, die HAL 9000 gewesen ist, die eigentlich dazu da ist, den Menschen zu unterstützen, den Menschen zu helfen, sich aber durch einen Fehler quasi als Antagonist dann herausstellen und vor allem auch, das ist eben das Erschreckende immer an so einem bösen Roboter oder der Form, der ist nicht per se böse, sondern der ist einfach emotionslos. Und rational. Und also rational, ja. Wenn er dann, sagen wir, Hal hat irgendwann mal warum er dann verrückt spielt, das wird später geklärt sozusagen im Sequel. Ja, das wird dann dort wird es einmal klar ausgesprochen. Ist das ein offizielles Sequel? Arthur C. Clarke hat das Buch dazu geschrieben. Also, ja, okay. Ja, also ich fand den Film damals okay, das Sequel, aber der sollte nicht unbedingt retroaktiv dann Sachen erklären, wie sie es dort geworden sind. Im Grunde ist da ein Fehler mit HAL 9000 und der sieht die Mission in Gefahr. Ja. Und für ihn steht außer Frage, oder so ist es in ihm einprogrammiert, die Mission hat Vorrang vor allem. Und als Mensch natürlich hast du, dann wird es wirklich erst kritisch, wenn dann die Mission auch Vorrang vor menschlichem Leben hat. Hey, ne? Womit wir wieder bei James Ryan wären, ne? Nein, Quatsch, das will ich gar ja, nicht. Ja, ja. Nein, aber nimm mal Alien, was jetzt 11 Jahre später entstanden ist. Ne? Dort hast du eigentlich auch eine sehr, also die gleiche Thematik gehabt, dort repräsentiert eben durch Ash, ne? Der ein Roboter gewesen ist, der auch dem Fortbestand der Mission, das Alien zurückzuholen, sehr in den, das war das, worauf es gezählt hat. Und egal, zu welchen Verlusten es kommen mag. Dort natürlich auf eine Horrorart oder sowas dort dargestellt, aber in der Grundidee einfach, dass diese KI, aus welchem Grund auch immer, dann anfängt, nicht die Wahrheit sozusagen erstmal zu erzählen, ja, und wo du dann als Mensch dem Suspekt wirst, ey, warum erzählt er nicht die Wahrheit? Warum sagt er, dass dieses Teil kaputt ist und wir es austauschen müssen? Oder warum sagt er, dass da alles damit in Ordnung ist? Wie sich dann später herausstellt, dass die Menschen auf dem Schiff dem suspekt werden, sich dann einschließen und quasi, ey, damit wir nicht überhört werden und es dann später rauskommt, nee, Pech gehabt, HAL 9000 kann Lippen lesen, weil die da durch ein Buch zu sehen waren. Auch eine geile Stelle, genau die Szene, wie es vermittelt wird, ne? Ja, so sie sind, so es geht vieles im Stillen ab, so Blicke und alles, dann trifft man sich in dieser, ich glaube, eine Schleuse ist es, in der man normalerweise einen Anzug anzieht, oder? Ja. Und das ist eine unglaublich bedrohliche Situation, müsst ihr euch vorstellen. Man ist ja als Astronaut in dem Fall auch komplett der Maschine ausgeliefert. Du weißt ja eigentlich, du kannst gar nichts machen. So, wenn der irre ist, ist er irre. Dann, wenn er anfängt, komische Entscheidungen zu treffen, kannst du dich nicht mehr auf ihn verlassen. Der kann dich jederzeit umbringen. Und dann geht es ja auch in diese Richtung langsam. Ja. Ich will jetzt auch nicht zu weit, ich weiß nicht, wo ihr gerade noch wart. Wir haben über Hal gesprochen, einfach wie er sich quasi die Paranoia, mittlerweile ist es eben auch fast schon wie eine Art geflügeltes Wort, ja, Roboter können böse sein und wollen der Menschheit dort was, es wurde tausendfach benutzt. Je älter ein Roboter wird, desto böser wird er irgendwann. Genau. Und eben das Gefährliche daran, dass die nicht per se böse sind, dass die nicht aus Emotionen handeln, sondern die Emotionslosigkeit. Und wirklich das, was... Aber tat er euch am Ende leid? Ja, ein bisschen. Schwierig. Eigentlich schon ein bisschen. Ist ja auch viel Zeit vergangen, man hat vergessen, was er eigentlich alles schon gemacht hat. Auch also er hat im Endeffekt, Hal hat den Tod eigentlich fast des kompletten Teams mitgeschuldet, mitverursacht und so weiter. Und letzten Endes kann er dann nur vom... Aber er ist ja auch nun mal nicht so gebaut. Ich meinte, er ist ja, nun mal so gebaut worden. Er kann ja im Grunde auch nichts dafür. Er ist halt, hat einen Softwarefehler. Oder wird jemals erklärt, dass irgendwie irgendwo was... dafür. Es wird eine Erklärung später... Hat der Monolith damit was zu tun, zum Beispiel? Also im Sequel. Im Sequel später wird als Erklärung angegeben und man kann es ein bisschen als offiziell ansehen, weil Arthur C. Clarke das Buch auch geschrieben hat, dass dort Hal zwei Wahrheiten oder sowas, zwei Fakten präsentiert bekommen hat, die aber konträr zueinander standen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Fakten es gewesen sind, aber und er dadurch sozusagen wie Division durch Null, ne? Nicht damit zurechtgekommen ist. Does not compute und dadurch irgendwie durchgedreht ist in der Form. Was das bedeutet, also das Gleiche. Aber der, also man muss dazu zu Clark sagen, weil du gerade meinst, er hat ja das Drehbuch für den zweiten Teil sozusagen geschrieben. Er hat ja, das richtige Buch, auf dem genau, der zweite Teil basiert. Aber den ersten hat er ja auch tatsächlich mit dem Drehbuch für den Film zusammen immer wieder geschrieben und hier und da auch was geändert und dann Verbund, ist quasi eine Änderung also für den Film ins Buch übergegangen, muss total konfus gewesen sein. Der Film basierte auf einer Kurzgeschichte von Clark, die natürlich ausgeweitet wurde zusammen mit Stanley Kubrick und Clark zusammen haben dann eben das Drehbuch und in der Wechselwirkung, deshalb, als du kurz weg warst, meine Daniel und ich, das haben sich zwei gefunden, ne, die auch, ich auch, da haben sich die zwei auch, gute. Die auch gut und clever miteinander konnten. Dass du jetzt ansprichst, dass einem Hell leid tun kann, im Grunde hat obwohl Hell sich dann eben als mörderische Maschine oder sowas letzten Endes herausgestellt hat, er hat ja auch irgendwie was wie ein Bewusstsein dadurch entwickelt. Ne? Er hat eigene Entscheidungen in der Richtung getroffen. Ich meine, dadurch wurde er mehr zu einem Wesen, wo ich dann auch nachvollziehen kann, dass es mir fast schon ein bisschen leid tut, ne? Jemand dieser Fortschritt. So, gegen Ende wird ich will Portal 2 nicht spoilen. Ne? Da gibt es viele ähnliche Momente. Ja. Hast du es nicht gespielt? Nein, doch, natürlich habe ich es gespielt. Aber ich spoil es nicht. Auch das wieder eine Zugeständnis. Ich bin immer noch nicht fertig, weil ich hänge in einem Rätsel und ich werde bei diesem Spiel nicht online nachgucken, weil ich das alleine lösen will. Du und spielst nichts mehr anderes, bevor dieses Rätsel gelöst ist. Ja, aber du kennst es, du hängst dann eine halbe Stunde rum und wer dann Portal hast du diesen Raum. Wer Portal 2 nicht durchgespielt hat, ist kein richtiger Gamer. Ey. Ich zitiere da mal jemanden. Weil du auch einfach durchgespielt hast. Ja, okay, du hast recht. Wer ich muss hat es noch gesagt? Simon hat es gesagt und dann ordentlich nein, in den Comments nein, auf die nein, Nase nein, bekommen. Nein, das war Portal 1. Wer Portal nicht durchgespielt hat, oder? Okay. Ja, ey, auch wenn es super kontrovers ist, ich pflicht dir bei. So. Was ist jetzt kontrovers? Ich habe es nicht ganz verstanden. Nein, dass man sagt, Worum habe ich das Kontroverses gesagt? Deine Aussage über Portal ist kontrovers. Egal, aber es geht nicht. Wer Portal nicht gezockt hat, ist kein richtiger Gamer. Doch, dazu stehe ich. Ja. Also aber Hell 9000? Ja, aber es ging ja auch nur um das Wort Gamer. Ich also, weiß, ich weiß. Mein ich Gott, weiß. Da sagst du 100 Sätze und einer wird genommen. Ja. Ja, Hell. Schlips getreten. Ja, bitte sehr. Hell, ja. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Guckt mich nicht an. Wollen wir weitergehen ob im Film? Ob einem leid tut. Entschuldigung, ja, ich wollte eigentlich sagen, dass er gegen Ende wird er ja auch verkindlicht. Ich wollte auch nur daran erinnern. Ja, gut, aber das und dann ja, muss er einmal leid tun. Weißt du, wofür das ist? Das, warum er so verkindlicht wird? Er wird ja dümmer, ja. Klar, ihm werden ja die Chips rausgezogen. Genau, und das ist halt so eine aber Anspielung auf Alterssenilität. Genau, und das macht ihn aber, finde ich, dann wieder. Du merkst halt, die bösen Programme werden quasi abgeschaltet und es bleibt nur noch so dieses Kindliche, das überleben will, einfach dieses Bewusstsein, das überleben will. Was denn? Habe ich was? Das habe ich übrigens, ja, das habe ich vor kurzem mal für eine Minimatz gesucht und habe es partout nicht gefunden und dachte schon, das hast du dir eingebildet. Weil der singt doch irgendwie Hänschen klein, oder? Ja, Daisy. Oder ist Daisy, das in 2010? Daisy, was war's? Daisy ist es. Genau. Ja, aber im Deutschen ist Hänschen klein. Ist es Hänschen klein? Ich weiß es nicht mehr. Er singt auf jeden Fall nicht Daisy Daisy, oder? Warum er das macht? Weil die ersten Computer ja mit Musik quasi als Sprache antreten. Genau, das ist seine früheste Erinnerung sozusagen. Genial. Genau, es ist der erste Chip ist der letzte, der rausgezogen wird. Und das ist das, was nur noch von ihm übrig wird, womit er antrainiert wurde. Das ist so poetisch alles und so schön. Krass, das ist ja wie bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nicht spoilen, bitte. Gut, aber der wird ihm auch das Gedächtnis rückwärts gelöscht. Ja. Also verstehst du? Ja, also, ja. Also, ha, krass. Ja. Im Grunde, Hell 9000 wird aus dem eine Weg geräumt. Eine ikonische Sache nach der nächsten. Wirklich, ja. Das ist eine Maschine. Ein roter Punkt. Und jeder weiß, wer es ist. Der Film ist da natürlich noch nicht vorbei, sondern geht damit zu seiner Endsequenz rüber. Also ist fast die gesamte Crew ist tot. David Bowman hieß er, genau. Bowman, der einzige Überlebende in einer Kapsel, geht er zu den Koordinaten. Jupiter sind sie angekommen, glaube ich, ne? Jupiter Mond auf einem Jupiter Mond. Er ist ja auf der Reise gewesen zum Jupiter und dann kommt er an, oder so genau. Aber genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ende nie so ganz, wie das sich zusammenfügt, nicht wirklich also verstanden. Er ist irgendwann mal in dieser komischen Hotellobby oder diesem Edelzimmer. Ja. Wie kommt er da nochmal rein? Naja, also die Sache ist, eigentlich ist er in dieser Kapsel. Genau. Ja, und auf einmal wird er weggezogen. Ne? Also in ein gleißendes Licht, diese Welt, also diese wirklich sehr, sehr berühmte, ich glaube Stargate wurde es dann dort genannt, Stargate, ja. Mit auch, was heutzutage wie CGI und Computereffekte dann aussehen wurde, mit unterschiedlichen Belichtungen der Kamera und verschiedenen... Und es sind zwei Trommeln auf denen... Genau, es sind zwei Trommeln, die in 3D sich dann so bewegt haben. Also so wurden Effekte gemacht. Heutzutage würdest du sagen, Science, hier CGI, damals Douglas Trumbull, der... Effekte, der Effekte machen später unter anderem mit hier Silent Running, glaube ich. Weißt du noch den Film mit dem mit den kleinen Robotern im Weltraum mit Bruce Dern in der Hauptrolle, wo wo es nur noch drei Bäume auf der ganzen Erde geben und die in den Weltraum geschickt wurden, um dort kultiviert zu werden. Ja, ne? Douglas Trumbull hat später diesen Film dann gedreht. Ist ein ganz ganz großer Science Fiction Meister, was solche Effektsachen angeht. Und hat diese Sequenz geschaffen und dort, wo er durch diesen Lichttunnel gezogen wird, hast du auf einmal sehr surreale Bilder, wo er in diesem viktorianischen Zimmer daneben dort drin sich als alternde Version selbst sieht. Und dazu dieses, ich glaube auch wieder so komisches Musikjaule und zwar wirklich lange. Ja, der Typ. Ich wollte kurz mal so ungefähr. Aber ich glaube, das ist auch noch mehr, ich glaube, das ist aber noch so richtig mehr so fast so industrial, was dann, glaube ich, noch so wie das ist. Es wechselt aber auch. Ich weiß, es geht so ein Gemisch. Es ist einfach und der Typ, der die Musik gemacht hat, ich dachte am Anfang, ey, das kann doch kein Stück sein. Das ist wirklich ein Stück. Ja, also es ist wirklich. Aber bei Scores ist es ja oft so, dass man eigentlich denkt, okay, das aber ist. Aber es ist kein Score, es ist ein Klassikstück. Ach so, also okay, ja, okay. Also Kubrick hat ja eigentlich nie Score verwendet. Kubrick hat immer nur Klassikstücke richtige Lieder verwendet. So, ja. Aber wie er es eben dort und wie er es verwendet hat. Und der Typ, der das komponiert hat, meinte irgendwie, dass Kubrick der Einzige war, der es jemals verstanden hat, wie man das auch in Bildern noch umsetzen kann. Ja, also muss man dann wohl auch wieder sagen. Wenn er, der Komponist, sich bei der Musik gesagt hat, dass da so verrücktes Zeug drin ist. Es ist eben eine sehr surreale Szene natürlich, wo Bowman sich selbst in unterschiedlichen Positionen sind. Am Ende ist er sehr, sehr alt, liegt in einem Bett und am Fuß seines Bettes ist der Monolith. Da ist er wieder. Ja, da ist er wieder vom das Alpha und das Omega sozusagen. Er streckt die Hände aus, er will den Monolithen berühren und ein Baby im Weltraum. Babys im Weltraum. Der und Nachfolger zu Schweine im Weltraum. Ja, aber es ist ja klar, was ausgesagt werden will. So, also nee, klar ist es nicht, aber es ist, das Bild ist ja irgendwie deutlich, aber es ist schon alles ein bisschen Azifazi gegen Ende. Also es ist natürlich das ultimative Kunstende sozusagen. Mir war aber auch nie wirklich deutlich, was es genau soll. Ich fand das sehr interpretationsmäßig. Also ich habe jetzt nicht direkt dort verstanden. Ich glaube, so ist es dann im Sequel gegangen, dass da tatsächlich ein Space Baby entstanden ist. Ja, es ist ein Space Baby. Ja, ist es so? Ne, also wirklich eine neue Kreatur oder ein neues Wesen entstanden ist. Ich habe 2010 nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Wir haben doch jetzt den Anfang gehabt, wo gezeigt wird, dass der Monolith quasi den Funke in die Menschheit gebracht hat. Ja, indem Bowman ihn quasi am Ende nochmal berührt, wird er quasi auf die nächste Stufe geführt. Aber das passiert ja schon in einem surrealen Raum, wo ich nicht mehr weiß, wie soll das jetzt alles zusammenhängen? So, der ist ja nicht mit der Kapsel durch den Tunnel irgendwo abgestürzt, ausgestiegen und kommt dann wieder in so einem Raum raus. Und aber oder? Genau deswegen reden wir ja schon mindestens eine halbe oder drei Stunden. Nein, ich will das auch gar nicht schlecht reden, wirklich nicht. Ich meine, nur das ist so teilweise Momente, wo es mich dann verlässt, wo ich sage, da fühle ich mich teilweise überfordert. Überfordert, echt? Aber nein, ich denke darüber nach, aber ich hab manchmal gerne so schon die Kornspur durch den Wald noch und irre nicht da einfach rum, weißt du, ich weiß aber schon gerne, wo es sie ist vorhanden, aber die einzelnen Spuren sind sehr, sehr weit verteilt über den Donnie Film. Darko ist okay, Memento ist okay, so Geschichten Donnie sind... Donnie Darko ist okay. Nein, ich finde Donnie Darko im Vergleich okay, also das man kann auf jeden Fall du meinst die Art, wie man dem folgen war. Kann. Ja, die Art, wie man dem folgen kann. Das ist gar nicht doch bei dem Film auch. Das Schöne ist doch, dass er doch so viele Interpretationsansätze liefert. Okay, ich weiß, ich als Konsument, als Filmkonsument, habe ich es manchmal auch ganz gerne. Ich verstehe. Nein, das würde ich sagen. Es muss nicht einfach und es muss nicht simpel heißen, aber es ist durchaus nachvollziehbar in der Richtung, weil es ist schon für die Leute, die dann jetzt irgendwie eine konkrete Auflösung haben und die nicht wirklich aufgepasst haben, auch wenn du nicht jetzt super duper konzentriert sein musst, aber viele haben sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt, denn was soll denn das jetzt? Glaubst du, 68 mit NSD und allem drin, hat sich irgendjemand vom Kopf gestoßen gefühlt? Jemand sollte vom NSD, Kopf gestoßen werden. Ich will es jetzt hier nicht verunglimpfen, also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass nicht, du willst es nicht loben. Verunglimpfen wäre das Gegenteil. Ja, Moment. Es eine war Probe ja als lassen von den Medikament gedacht, ja, was halt böse nach hinten losging, aber... Es geht ja darum, dass in dem Fall Leute im Publikum sitzen oder die das würdigen wussten. Ich will es aber nicht nur auf die 68er oder sowas dort beschränken. Ist weil ja heute dieser auch Film, immer noch krass. Dieser Film wurde ja auch nach 68 gezeigt und unter unseren. Das ist das, was viel von dem Image von 68 mitgetragen hat. Wer dem Film nicht gut gesonnen ist, ich bin immer irritiert, wenn du so hinguckst, weil ich denke, das Ding ist abgestürzt. Ich guck einfach nur wild in den Raum. Wild in den Raum. eben viele Leute, wenn die dem Film wirklich was Böses in der Richtung wollen oder sagen wollen, 2001, das ist doch der, ist so, also, am Ende der Space Baby oder so, das macht total keinen Sinn. Ja, verkopfte, ne? Kunstscheiße halt. Ja, genau. Das genau. meinte ich ja und, mit und aber es ist durchaus, durch, gemacht, es ist durchaus nicht unlegitim, ne? Weil es ist jetzt sehr knallhart ausgedrückt. Ja, aber was bedeutet das? Ey, nochmal kurz, um aufzugreifen. Ja, Gregor hat vorhin gesagt, es gibt so diese gängigen Standard, du hast einen ersten, zweiten, dritten Akt, um halt dein Publikum irgendwie zu befriedigen, an die Hand zu nehmen und irgendwie durch den Film zu führen und sonst irgendwas. Davon ist dieser Film ja eigentlich schon wirklich losgelöst. Ja. Und aber genau deswegen macht es ihn ja, sag ich mal, genau zu dem, was er ist. Ich schätze ja auch das. Aber es gibt Filme, die Gregor, also das Prinzip der, sag ich mal, einfachen Führung irgendwie auch super beherrschen und wirklich wunderbar auf den Punkt bringen, was weiß ich. Aber genau diese Filme haben natürlich halt auch die Gefahr oder laufen halt auch Gefahr, in der Masse zu verschwinden. Mhm. Und das passiert einem 2001 halt nicht. Ja, aber ich finde den Film, pass auf, ich erkläre es nochmal. Okay, der Monolith, da muss man als, wenn man den Film guckt, muss man schon akzeptieren, dass der Monolith als Symbol für irgendwas steht. Gleichzeitig ist er aber auch real da, in weißt du, vor Millionen von Jahren und inspiriert irgendwie den ersten Affen dazu, einen Knochen zu benutzen als Werkzeug und ja. dann den Krieg daraus zu machen. So, das ist ja alles legitim. Dann aber kommen wir, dann haben wir den Kampf von dem Captain gegen die künstliche Intelligenz, gegen Hell. Das ist auch, finde ich, er zieht am Ende die Chips raus, er kämpft nicht gegen den oder überredet ihn auf irgendeine abstruse Art, sondern er macht physisch was und es hat alles irgendwie Sinn. Und dann kommt aber dieser Moment, der, wie ich finde, nicht zum Rest so ganz passen will, weil er eben die Ebene eines normalen Films verlässt und eben so erwartet, dass wir einfach akzeptieren, aha, der hat der reist irgendwo hin, wir wissen nicht genau, was da passiert. Dann sieht er sich selbst als alten Mann, dann berührt er den Monolithen, um den es ja eigentlich geht, und wird zum Space Baby und am Ende ist es nur noch ein Licht, was parallel irgendwie zur Erde fliegt. Oder wie ist das Ende? Ja, ja. Also, oder Jupiter. Da wird halt schon viel klar, das ist ein cooles Ende so, aber so, weiß nicht, ob man, wenn man Kubrick gefragt hätte, was man wahrscheinlich hat, was bedeutet das Ende, ob er dann das wirklich hätte erklären wollen. Und, weil der ist sehr wissenschaftlich fast, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Der Anfang ist komisch und das Ende, aber das da in der Mitte ist wie eine Abhandlung, eine Dokumentation über was passieren kann, wenn ein Rechner durchdreht. Ich glaube, der Film ist aber trotzdem, der betrügt sich ja nicht selbst dadurch, dass er dieses unterschiedlich stilistisch darstellt, sondern du siehst das ja aus der Sicht der Menschen sozusagen. Und du musst ja nicht, da ist ja nicht das übergreifende Thema da surreale Scheiße oder sowas, sondern einfach, das ist die Geschichte. Wir reden ja auch nur das Ende. Also es ist ja nur über das Ende. Also wenn ich das mal von meiner, also ich vertrete die auch mit die Ansicht, du hast da die Affenmenschen, die haben diesen Monolithen hingestellt bekommen, ja, sie berühren ihn, sind dazu in der Lage, quasi komplexe oder was weiß ich, also ihr Hirn zu nutzen. Mit Knochen andere Knochen zu brechen. Ja. Ja. woraus sich quasi eine Rasse entwickelt, die bis in den Weltraum vorgedrungen ist. Was wir jetzt auch nicht außer Acht lassen dürfen. Also wir sind quasi, wir haben die Evolution von diesem Affenstadium bis dahin geführt, wo sie in der Lage ist, künstliche Intelligenz zu schaffen, die sich sogar noch gegen uns richtet, weil sie aufgrund ihrer Art und Weise zu denken irgendwie selbst einen Fehler oder an einem Fehler zerbricht, ja, und dadurch vielleicht zu Fehlhandlungen getrieben wird und so weiter. Also wir haben quasi mit etwas Fehlbares geschaffen in dem Moment. Und wenn du jetzt da so weit bist, als Mensch, der ja von irgendwo irgendwas, also ich meine, für mich ist das selbst, einfach... Selbst Leben zu erzeugen, das nicht eben, dem eigenen entspricht. Und für mich entspricht. Ist dieser ganze Film ist ja eigentlich nur die Suche des Menschen nach Gott. Oder nach irgendeiner höheren Macht, die da ist. Weißt du? Der Mensch erkennt, okay, wir haben diesen Monolith gefunden, er ist aus einer Legierung, die wir noch nie irgendwo vorher gesehen haben, er zeigt in eine Richtung, er hat irgendwie eine Masse, die wir nicht kennen oder sonst irgendwas. Es muss noch anderes, es muss noch was irgendwo sein. Es ist die klassische Neugier. Zeichen. Also ja. wenn es, ich finde es also schön, das sind Erkenntnisse, die natürlich tausend Leuten dann auch immer gekommen sind, wenn dadurch, dass der Monolith sich dann im Jupitermond dort begeben hat, ne? Der Mensch muss auch auf eine gewisse Evolutionsstufe gewesen sein, dann, wenn er diesen Monolith physisch erreichen kann, erst dann ist er von der eigenen Evolution so weit, dass die nächste, sozusagen der nächste Schubser an der Schaukel dann eben kommen kann. Und ich denke halt, dieser Monolith ist halt genau immer dieser Schubser. Ja, der Schubser, der uns vom Affen zum Weltraumpiloten gemacht oder hat. Oder vom Menschen zum Weltraumbaby. Ja, oder halt vom Menschen zum, oder vom Weltraumpiloten zum Spacebaby. Weißt du? Also, ja, also Space Base ist dann ja wahrscheinlich auch nur ein Bild. Ja, klar, es geht halt die nächste Stufe der Evolution. So kann man das vielleicht dann auch interpretieren, ja. Könnte aber auch sein, dass die den Monolithen gebaut haben, nur darauf warten, dass er irgendwie in diese Phase eintritt und ihn da rausnehmen und ihn zu, weiß ich nicht, einem Weltraumbaby machen. Oder wir evolutionieren uns zurück. Das kann ja, oder also, dass alles ein Kreis ist und genau, wieder vorne abheben. Wir haben uns quasi... Der Mensch ist wieder ein Kind, aber jetzt hat er nicht nur die normale Erde und alles, sondern jetzt ist der Weltraum sein Spielplatz. Ne? Oh, sozusagen, ne? Okay. Ja? Meinst okay. du, wenn der Mensch sich zu einem Wesen entwickelt, okay. was durch Raum und Zeit und durch irgendwie dort, also Zeit jetzt nicht unbedingt, aber im Raum existieren kann, dann ist das auch eine... wirklich an der Interpretationsmeldung, die auch dann wieder also alles schön zusammenführen kann. Ja, vor allem wir sind ja auch Kinder der jetzigen Generation, wir können die nächste Generation ja gar nicht verstehen, weil wir ja zu doof genau. sind. Das ist ja leider das Problem. Ja, und vor allem, weil die auch kein Deutsch mittlerweile mehr kann. Und weil die nächste Generation kein Deutsch mehr kann. Ja. Ja. Okay, Steven Spielberg hat es den Big Bang seiner Generation genannt. Und damit sind wir fast am Ende, oder? Da sind wir, alle Filme fertig von Kubrick. Nein, wollen wir nicht wirklich hier eine Pause machen oder morgen wieder, wir haben, 8:30, na gut, nee, geht noch. Geht eigentlich noch. Wir reden doch noch gar nicht so lang. Nee, es sind jetzt 200 Stunden. Reden wir noch nicht so lang. Fühlt sich an wie mehr. Ja. Fühlt sich wirklich an wie mehr. Tut mir leid, das ist keine Kritik. Das war doch erst Langeweile, die da irgendwie gesprochen hat. Normalerweise in allen... Ich höre mich jetzt wahrscheinlich wieder wie der Arsch an, der sie keinen Spaß versteht. Nein, ich habe doch Spaß hier. Nein, also ich habe in den Comics gelesen, je oller, desto doller, je länger, desto besser. Ja, wunderbar. Ja. Damit machen wir jetzt einmal Pause im, anscheinend nie enden wollenden Redeschwall. Wir kehren in 2 Wochen wieder zurück mit dem Rest des Casts, darunter die ausführlichen Besprechungen von Filmen wie Clockwork Orange und Eyes Wide Shut, The Shining und natürlich Daniels Erlebnissen bei der Bundeswehr und Full Metal Jacket. Bis dann! Destroyed by Spartacus, and our defeat will mean the fall of Rome. Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the magnitude of production, in the fervor and passion of its conflict, in the tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is, neither time nor money nor talent. For in Spartacus, you will see the finest cast ever assembled relive history's most exciting and inspiring drama. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might. I'm not after glory. I'm after Spartacus. Gene Simmons as the slave Erinia, whose body was bought and sold, but whose love enveloped Spartacus with a radiance few men have known. Charles Laughton as Gracchus, the leader of the Roman Senate. Peter Ustinov as Bataitis, shrewd and devious dealer in human flesh. John Gavin as Julius Caesar, ambitious staff officer. And Tony Curtis as Antoninus, who loved Spartacus like a brother. In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of Imperial Rome. The symbol of the Senate, all the power of Rome. I imagine a god for slaves. And I pray. What do you pray for? I pray for a son who'll be born free. what you can do with that promotion. Colonel Dax, you will apologize at once or I shall be placed under arrest. I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. Since the publication of the book 25 years ago, no one dared to make this movie. It was too shocking, too frank. What sort of casualties do you anticipate, sir? Say 5% killed by our own barrage. It's a very generous allowance. 10% more in getting through no man's land, and 20% more getting through the wire. That leaves 65%, with the worst part of the job over. Let's say another 25% in actually taking the anthill. We're still left with a force more than adequate to hold it. General, you're saying that more than half my men will be killed. Aside from the inescapable fact that a good many of your men never left the trenches, there's the question of the troops' morale. Don't forget that. The troops' morale? Certainly. These executions will be a perfect tonic for the entire division. There are few things more fundamentally encouraging and stimulating than seeing someone else die. Where in heaven's name are they? On the left. Where are the rest? 0+1 and they're still in the trenches. They're not advancing. Miserable cowards. They're not advancing. The barrage is getting away from them. They're still in the trenches. Yes. Captain Nichols. Yes, sir? Order the 75s to commence firing on our own positions. Für jeden Mann. Coca-Cola-Box. Flüssigkeiten. Die Weltvernichtungsmaschine. Abschuss! Wo ist das Badezimmer? Ark, soll ich rangehen? An den heißen Draht. Dr. Seltzer. Oder, wie ich lernte, die... Bombe zu lieben. Millions of years ago, before the human race existed, an adventure began. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny in an odyssey of exploration. Here's what started the whole thing. Well, we thought it might be the upper part of some buried structure, so we excavated out on all sides. And what's more, it seems to have been deliberately buried. A shrieking monolith, deliberately buried by an alien intelligence, starts man on a mission 500 million miles into space. With three of its five crew asleep in hibernation, spacecraft Discovery 1 voyages towards Jupiter. Controlling the mission is a talking computer known as HAL. HAL, you're the brain and central nervous system of the ship. Does this ever cause you any lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. No 9,000 computer has ever made a mistake or distorted information. In the first year of the 21st century, there is strange and wondrous beauty, startling experiences that jolt and mystify, and the danger of complete obliteration. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. And now, your journey is just beginning. The first time I ever did the woo was in 1974 in Charlotte, North Carolina. Woo! Woo! The trademark woo I got from Jerry Lee Lewis. He was singing Great Balls of Fire. I was just listening to it on the radio one day, and I walked in and started making my first series of interviews at Crockett Promotions in Charlotte. And I just made an interview because I'd never really sat here making an interview about this town and this guy, and I just started talking, and then they went, woo! Woo! Woo! Woo! Woo!